Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie recht herzlich hier im Literarischen Kolloquium in Berlin und zu Hause an den Radios zu einem Abend in unserer schon langjährigen Reihe Studio LCB. Und im Zentrum des heutigen Abends wird der in Dresden lebende Schriftsteller Marcel Beyer stehen, dessen neuer Roman Kaltenburg demnächst erscheint, also nicht mal erschienen ist. Und mehr als das, wir haben es heute mit der ersten Lesung überhaupt, der ersten öffentlichen gelesen, sonst wird das ja schon haben, mit der ersten öffentlichen Lesung aus diesem Buch überhaupt zu tun. Dafür gibt es ja mittlerweile auch einen neuen Begriff, der aber recht unschön ist, dem Theater entlehnt, eine sogenannte Urlesung. Wir begnügen uns mit der ersten Lesung überhaupt. Und ich begrüße recht herzlich Marcel Beyer. Also er wird aus dem Roman lesen, wir werden uns aber vorher unterhalten über sein literarisches Werk und nachher über den Roman Kaltenburg, über das, was wir auch gehört haben. Und dazu begrüße ich als Diskutanten recht herzlich die Literaturredakteurin der Berliner Zeitung Sabine Vogel und den Literaturredakteur des Zürcher Tagesspiegels Martin Ebel. Herzlich willkommen ebenso. Herr Beyer, Sie sind 1965 in Süddeutschland geboren, nach Norddeutschland gezogen, aber in sehr jungen Jahren noch in ein kleines niederrheinisches Dorf gezogen, in der Nähe von Neuss. Man kann sonst überall in den Klappentexten immer nur lesen, lebte in Köln. Also Sie haben dann lange in Köln gelebt und ein bemerkenswertes Detail kann man nicht sagen. Eine bemerkenswerte Wendung in Ihrer Biografie, auf die wir zwangsläufig noch gelegentlich zu sprechen kommen werden heute, ist, dass Sie vor gut 10 Jahren nach Dresden gezogen sind und dort leben. Und das ist eigentlich Ich hätte ergänzen sollen, gut leben. Man kann dort gut leben. Also die Frage, warum hat es Sie nach Dresden gezogen vor 10 Jahren? Oder gibt es viele Antworten drauf? Ganz persönlich, es hat mit meiner Lebenspartnerin zu tun. Es gibt die Antwort, der Westen erwies sich einfach als ungeheuer langweilig. Ich hatte große Lust, auf eine Weise in ein anderes Land zu ziehen, ohne dafür eine Fremdsprache lernen zu müssen. Und eigentlich ist es so, dass wirklich seit November 89 gab es auf einmal auf meiner inneren Landkarte die DDR, die es vorher nicht gegeben hatte. Also ich hatte da vorher gar keine Beziehung zu, es gab keine Verwandtschaft, keine Reisen. Und auf einmal war da wirklich ein neues Land aufgetaucht und mich interessierte das. Und ich wusste, ich möchte da Zeit verbringen über so eine Rundreise hinaus. Also möchte da wirklich sein und ja, geduldig schauen und zuhören und wirklich Zeit verbringen. Und die Idee, dass es sich um ein anderes Land handelt, in dem man auch Deutsch spricht, die hat sich auch bewahrheitet. Es war schon so, dass man von anders sprechen könnte. Ja. Und Sie haben einen Roman jetzt geschrieben, eben Kaltenburg, der in Dresden spielt, der in mehrfacher Hinsicht ein Dresden-Roman ist. Das ist also nicht nur Dresden ist nicht nur der Schauplatz. Dresden ist auch ein großer Teil des Themas. Es geht ganz wesentlich um Dresden. Mhm. War das von Anfang an etwas, was Sie als Mitgift mitgenommen haben, in dieses fremde Land mit deutscher Sprache zu gehen und als Schriftsteller gegebenenfalls auch Literatur damit zu verbinden? Ich habe ziemlich rasch gemerkt, dass diese Stadt Dresden eine bestimmte Atmosphäre hat, die ich noch in keiner anderen Stadt kennengelernt hatte. Es war mir ganz unklar oder ich hätte gar nicht festmachen können, was das andere ist und wusste, ich brauche viel Zeit, um das herauszufinden oder da so ein bisschen durchzusteigen, weil es ja auch, fand da eigentlich nichts an der Oberfläche statt, sondern man musste wirklich, sei es jetzt ganz praktisch, über Menschen in bestimmte Kreise gelangen oder einfach sehr lange was sich anschauen und sich dann erst einen Reim darauf machen. Und ich wusste dann auch sehr bald, dass sich das mal irgendwann in der Prosaarbeit niederschlagen wird, dass ich aber nicht sofort anfangen kann zu schreiben. Das wäre sonst auf so eine Kuriositätensammlung hinausgelaufen. Also ein junger Wessi kommt in den Osten und sagt, Mensch, das ist ja alles ganz anders, das ist ja komisch. Hier heißt die Cola nicht Coca, sondern Vita oder so. Mhm. Und ich glaube, solche Bücher gibt es auch unendlich viele. Ja, mich interessierte das nicht als Kuriositätensammlung, sondern die Frage, wie ticken denn die Menschen offenbar ganz anders, obwohl dieselbe Sprache gesprochen wird und es ist dasselbe Land. Was hat sich denn da in den Menschen auch an Verhaltensweisen etabliert? Ja, Herr Ebel, Sie leben seit langem in der Schweiz. Es ist ja eigentlich ein komischer Zustand, dass man fast 20 Jahre nach der Wiedervereinigung es immer noch für so bemerkenswert hält, was wir jetzt auch wieder tun, dass ein westdeutscher Schriftsteller nach Ostdeutschland geht, jetzt darüber ein Buch schreibt. Kommt einem das aus Schweizer Perspektive nicht ein bisschen spanisch vor? Naja, es wird natürlich immer weniger spektakulär, je mehr wir uns entfernen von diesem mythischen Datum 1989. Aber ich kann jetzt von mir nicht beanspruchen, als Schweizer hier aufzutreten und sozusagen das Deutsch-Deutsche aus der Ausländerperspektive zu betrachten. Mir ist aber aufgefallen bei Ihnen, Herr Bayer, als Sie sagten, ich wollte in ein anderes Land, ohne eine andere Sprache lernen zu müssen. War das wirklich so? Denn ich als Wahlschweizer oder Neuschweizer habe enorme Probleme mit dem, was die dort sprechen. Also es ist nicht etwa das, was hier bekannt wird, wenn Schweizer Hochdeutsch sprechen und dann sagen die Deutschen, ach wie süß, das Schweizerdeutsch. Das ist ja gar nicht das Schweizerdeutsch. Das richtige Schweizerdeutsch ist eine eigene Sprache, die man erst versteht, wenn man viele Jahre da lebt, und ich bin gerade so am Anfang. Wie ist das denn mit dem Sächsischen gewesen bei Ihnen? Das Sächsische ist, jetzt kommt dann wirklich der Lokalpatriotismus raus, dass, wenn ich sage, das Dresdner Sächsisch ist sehr schön, das restliche Sächsisch nicht. Es wird ja sehr viel Hochdeutsch gesprochen. Also Dresden als eine Stadt, die eben eine höfische Gesellschaft mal war, hat immer noch so Reste eines sehr feinen Hochdeutsch, was so teils, hat man das Gefühl, so, französisch infiziert ist. Und auf der anderen Seite eben auch so ein Schriftdeutsch. Also man spricht so ein feines Hochdeutsch, fast ein Schriftdeutsch. Man drückt sich sehr klar aus. Das ist natürlich nicht unbedingt in der Bäckerei so. Dennoch merkt man auch, wenn man Brötchen holen geht, finde ich, dass die Umgangsform immer auf eine Öffentlichkeit, auf ein feines Benehmen, auf ein feines Erscheinen eigentlich ausgerichtet sind. Frau Vogel, sind solche Feindifferenzierungen auch aus Berliner Perspektive noch von Interesse über vielleicht folkloristisches Gespräch beim Wein abends hinaus? Ich weiß nicht, was für Berlin von Interesse ist. Ich glaube, man muss das schon als völlig getrennte Sphären betrachten. Also für uns ist ja genauso Leipzig schon eine völlig fremde Welt und Dresden noch ferner. Ich glaube nicht, dass man das so pauschalisierend sagen kann. Aber es gibt dann offenbar immer noch viel Andersheit. Was verbinden Sie denn überhaupt, wenn Sie Literatur und Dresden denken, mit diesen beiden Begriffen? Ehrlich gesagt fällt mir da nur Schlachthof 5 ein. Also Kurt Vonnegut, wo ich das Einzige, was ich mit Dresden verbinde. Und das fiel mir natürlich auch bei Kaltenburg wieder ein. Ihnen auch, Herr Bayer? Na, ich bin zum Glück rechtzeitig auf Harry Mulischs Das steinerne Brautbett gestoßen worden, was ich wirklich für das beste Buch über Dresden halte, wo auch der 13. Februar und die Bombardierung eine Rolle spielt. Aber eigentlich geht es um die Atmosphäre der 50er Jahre. Na, was fällt mir zu Dresden ein? Ich bin beide Bücher thematisieren halt Krieg und unmittelbarer Nachkrieg, also das sind die schwersten Stunden der Stadt. Ja, also was mir als Schriftsteller zu Dresden einfällt, und da bin ich auch einfach drauf gestoßen worden, alle sind aus Dresden weggegangen. Ja, und ich bin hingekommen. Also es gibt ja ganz viele Dresdner Schriftsteller, nur die wohnen alle nicht in Dresden. Jetzt ist Marcel Bayer, der Rheinländer, wie man ja hört, der Dresdner Schriftsteller schlechthin. Angefangen hat es mit dem Schreiben im Rheinland, und wir wollen ein paar Schritte zurückgehen und eine kleine Tour machen durch die Geschichte dieses Schreibens. So alt ist Marcel Bayer noch nicht, 65 geboren, hat aber früh schon Bücher geschrieben, die eigentlich gar nicht mehr zu bekommen sind. Sie heißen Kleine Zahnpasta und Walkmanin. Ich durfte sie vor einiger Zeit mal sehen. Oder noch ein Stück zurück. Wie kamen Sie überhaupt zum Schreiben? Sie haben sich in einem kleinen Ort namens Hosten geboren. Ich sag's mal vorweg, er liegt 4 Kilometer von dem Ort entfernt, in dem ich geboren und aufgewachsen bin. Sie hören es wahrscheinlich an dem Sprechen im Laufe des Abends, wird Ihnen das auffallen, dass das wirklich ein und derselbe Sprechtypus ist, wo wir schon von Sprechweisen reden. Wie sind Sie sozusagen in Hosten ans Lesen und Schreiben in dieser wichtigen Phase von Literatur beeinflusst wird? Wie ist das bei Ihnen vonstatten? Ich stamme aus dem Haushalt, wo ganz selbstverständlich gelesen wurde. Also es war nicht so, mach doch mal was Vernünftiges, leg das Buch weg, sondern es war von früher Kindheit an klar, irgendwie, wenn die Eltern sich Bücher kaufen, dann will auch das Kind ein Buch und bekommt es. Das ist dann vom Lesen zum Schreiben ging, so über Mitarbeit an einer Schülerzeitschrift, beziehungsweise einem Freund und mir gefiel die Schülerzeitung heißt es ja, Schülerzeitung, die es bei uns gab, nicht. Also haben wir gesagt, muss man halt selber eine machen. Und in der Zeit sind dann auch Texte entstanden, wo ich merkte, dass die eigentlich in der Schülerzeitung nichts zu suchen haben. Und die kamen quasi auf einen Extrastapel. Und das war der Anfang. Und das war was für ein Typ von Texten? Das waren Gedichte. Gedichte? Ja. Waren es, es ist jetzt ein bisschen heiteres Gedichteraten, Gedichte experimentellen Typs? Nee, das ist, also, da müssen wir auch echt nicht weiter drüber reden. Nee, ich frage es jetzt nicht ganz willkürlich, weil... Zum Glück gab es kein Internet, wo man irgendwie alles wiederfindet. Die frühen Sachen haben doch, sofern ich sie überhaupt registriert habe, oder vielleicht sagen Sie es auch direkt dazu, also diese ersten Bücher, wie zum Beispiel Walkmanin oder Kleine Zahnpasta, schon einen gewissen Avantgarde-Anspruch mit sich getragen. Ja, ja, das war ja Jahre später. Also ich spreche von 1980 bis 83. So. Ja, also in Walkmanin und Zahnpasta finden sich Gedichte natürlich, die von Lektüre-Hintergründen beeinflusst sind. Österreichische Literatur, da die Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, Wiener Gruppe, Ernst Jandl, Friederike Mayröcker, dann das wirklich das Phänomen Thomas Kling der Mitte der 80er Jahre begann sich einen Namen zu machen. Schon bevor er sein erstes Buch veröffentlichte, 86, ja. Kannten Sie ihn schon? Vom Literaturtelefon, ja. Dazu muss man sagen, es gab in Düsseldorf die Einrichtung eines Literaturtelefons, wo man eine Woche lang, glaube ich, 5 Minuten lang, also anrufen konnte und dann 5 Minuten eine Lesung eines Dichters durch den Telefonhörer hören konnte. Diese Gedichte in den ersten Bänden, das waren ja so selbstgemachte Bände eigentlich, um bei Lesungen etwas anbieten zu können. Es war so, dass Norbert Hummelt und ich, wir uns gesagt haben, wie können wir an ein Publikum kommen, wenn nichts von uns gedruckt wird in Zeitschriften. Das Beste ist, sich selber Lesungen zu organisieren. Und so sind auch diese Gedichte sehr stark vom, ja, unter dem Aspekt des Vorlesens und Vorlesenkönnens entstanden. Der Titel Walkmanin war ja auch schon sozusagen an sich schon Avantgarde. Erstens das neueste Medium damals, wahrscheinlich der Walkman wurde schon mal aufgegriffen und titelgebend, und dann noch die Gender-Problematik, in der wir eine unmögliche Verweiblichung des Ausdrucks Mann haben. Sie waren schon offensichtlich mitten in den damals herrschenden Diskursen, Medien und Gender. Zweiteres begann ja damals erst im kulturhistorischen Sinn, schon offenbar mittendrin. Mitten in den 80er Jahren, ja. Und gleichzeitig aber die, was jetzt nicht so akut war, in Bezug zur österreichischen, modernen Avantgarde-Literatur. Ja, na gut, das war schon insofern akut, als dass man einfach eine bestimmte Energie in, sagen wir, bundesdeutscher Literatur nicht gefunden hat und dann sich einfach umschaute, wo gibt es das? Und das war nun in Österreich, wo auch immer Auftritt und Schreiben näher beieinander waren, also auch aus dem Kabarett herkommend und so. Oder Ernst Jandl, der einfach wirklich auch auf den Auftritt hin geschrieben hat, mit einer ungeheuren Energie und einer Sprachaufladung, war das schon ganz naheliegend eigentlich. Ja, sagen Sie so, aber in den 80er Jahren war es ja eher die Ausnahme. Also Thomas Kling war auch jemand, der diese Referenz gemacht hat. Er hat die Literatur der 70er gehasst, ja, diese sogenannte Innerlichkeitsliteratur, diese Befindlichkeitsliteratur. Aber man muss sagen, damals war die sogenannte moderne experimentelle Literatur ja auch an einem Nullpunkt. Trotzdem haben Sie, Norbert Hummel, Thomas Kling und andere, einen im Nachhinein kann man sagen schon ziemlich, nicht ganz singulär, aber doch ziemlich besonderen Weg genau dahin gefunden. Ja, das hatte sicher auch, also das waren nun wirklich die 80er Jahre, das hatte sicher auch damit zu tun, dass diese österreichischen Autoren nie Berührungsängste mit der Nicht-Hochkultur gehabt hatten. Also in der Wiener Gruppe, man hat halt Witze erzählt, man hat Chansons gespielt, etc. Also es gab diese Literatur, ist ein Teil der Hochkultur. Natürlich gab es das, aber es gab schon diese Absetzbewegung gegen diese sehr stark katholisch geprägte österreichische Literaturszene. Also mündlich, performativ orientiert, gegen die Hochkultur. Und dann haben Sie ja zusammen in Köln, auch mit den schon genannten Kollegen, glaube ich, das war aber auch eine Zeit, die ich nicht unmittelbar miterlebt habe, auch richtig performativ gearbeitet. Sie haben auch, glaube ich, besondere Formen von Dichterauftritten und Lesungen gemeinsam entwickelt. Ja, wie sah das aus? Oh, wie das aussah, das sah zum Beispiel so aus, dass Norbert Hummelt mal gesagt hat in einem Interview, eigentlich wollte ich ja immer Heavy-Metal-Schauter werden und dass dann ein paar Leute ihn darauf festgelegt haben, eben eine Heavy-Metal-Band zu gründen für einen Abend. Ausgerechnet dieser stillste aller stillen Dichter. Und die Heavy-Metal-Literaturveranstaltung lief wie ab in etwa? Es wurde dann ganz schnell Speed-Metal daraus. Ich glaube, nach 2,5 Minuten waren wir fertig mit dem Stück. Also das ist ja auch die kürzeste Lesung der Welt sozusagen. Oder gab es mehrere davon an einem Abend? Das war, glaube ich, Auftritt von mehreren Leuten auch. Ich weiß das gar nicht mehr so richtig. Wir waren auch sehr aufgeregt, dass wir unser Stück irgendwie hinkriegen. Naja, aber damals war sogar die Rede von der Kölner Schule. Also es ist jetzt nicht ganz ephemär auf Schülerzeitungsniveau, wie man denken konnte, sondern das hat damals einen gewissen Rumor verursacht, dass da eine Spät- oder Neo-Avantgarde von lauter knapp über 20-Jährigen auftauchte mit schwer genialischen Zügen. Und man kennt ja alle Namen auch heute noch. Also so, das war ja ein kleines Nest, was sich da gebildet hat, wie auch immer. Und Sie haben damals, muss man auch sagen, in Köln gab es damals, Sie sind vor ein paar Jahren nach Berlin gezogen und hier untergegangen, mehr oder weniger, die Zeitschrift Spex, hervorgegangen aus der Hamburger Zeitschrift Sounds. Eine, ja, das wichtige Blatt für alle Popmusik-Avantgardisten dieser Republik. Und da haben Sie auch geschrieben eine ganze Weile. Mhm. Es gibt sogar etliche Leute, die ich kenne, die kennen Sie nur daher. Gar nicht als Schriftsteller, sondern als Spex-Autor. Das war ein Adelsschlag damals. Wenn man dazu gehörte, gehörte man zu einer bestimmten Gruppe. Was hat Ihnen dieser gesamte Musikdiskurs, der ja nochmal so eine Art Underground-Kultur in sich gebildet hat, damals bedeutet? Sehr viel. Bis heute bedeutet mir auch Musik sehr viel. Eigentlich so wie ein Gegenpart zum Schreibleben. Und man konnte natürlich von Musikern immer lernen, weil einfach die sich in einer Bühnensituation bewegten. Und wenn man Lesungen machte, ohne gedruckt zu sein, nahm man sich lieber daran ein Beispiel als, weiß ich nicht, an irgendwelchen Märchenabenden. 1991 erschien dann, jetzt sind wir bei dem ersten Buch, das vielleicht manche von Ihnen kennen, ein Roman, Menschenfleisch. Und das war auch ein bemerkenswertes Buch unter vielen Gesichtspunkten, aber einen scheinbar Anständigen will ich hervorheben, weil es haben auch fast alle Kritiker gemacht, weil dieses Buch die Liste der Bücher, aus denen es schöpft, zitiert, die es paraphrasiert, hinten gleich mitliefert. Also man bekam hinten den Hinweis auf die Originale, aus denen das Buch sozusagen abgeschrieben war, in einem positiven Sinne jetzt abgeschrieben. Also es war sozusagen ein Buch aus Diskursen, ein aus Diskurstheorie erwachsenes Buch, ganz eindeutig. Wie kam es zu dieser, was auch wieder nur ein stark, wir müssen sie nicht avantgardistisch nennen, aber ein Wille zu einer anderen, zu einer neuen Form? Der Hintergrund dieser Literaturliste, wo ja auch ganz unterschiedliches ist, es ist ja, man erinnert sich dann daran, dass da, weiß ich nicht, vielleicht Derrida erwähnt wird, aber es wird eben auch die Bild-Zeitung oder Express. Ja, aber ich sagte nicht gebildet, weil doch der starke Schwerpunkt auf diesen französischen modernen Theoretiker, das ist schon. Die Älteren auch noch, so Artaud oder Bataille kommen noch vor, aber eben auch Barthes und Lacan und so weiter. Das ist, die Referenzen waren schon in diesen in bestimmten Kreisen populären Wissenschaftsbereich schon da und auch im Text spürbar. Ja, und die Hauptfigur, wenn man da von einer Hauptfigur sprechen kann, der Ich-Erzähler, ist halt jemand, der von diesen Diskursen oder von dem Reden über Liebe um sich herum geprägt ist und eigentlich daran leidet und sich fragt, wie kann man dem vorgefertigten Sprechen über Liebe denn entkommen? Und so muss das auch alles da drin sein. Ein Roman über die Liebe anhand des Themas des Sprechens über die Liebe, Frau Vogel. Sind Sie dem damals schon begegnet, diesem Text oder diesem Autor? Nein, ich bin diesem Text damals nicht begegnet. Was mir aber jetzt auffiel bei diesem Anhang der Literaturreferenzen, ist ja auch ein kleiner Anhang von Musikreferenzen, da wird auch Prinz zitiert. Und wenn ich an die Spex denke, die ich sehr gut kannte, für die ich auch geschrieben habe damals, und zwar über Kunst. Also es ging ja damals, gerade auch in der Spex, als einer der Avantgarde-Medien, bla bla, durchaus durch alle Medien. Also es wird eben auch Pasidoni zitiert in Menschenfleisch, und es geht um Prinz, geht um Philosophie. Genauso ging es in der Spex. Also ich wohnte mit Peter Bömmels zusammen, der jetzt ein Künstler wurde dann. Also es vermischte sich ja ohnehin dort alle Genres und alle Kunstmedien. Insofern passt das sehr gut für mich in diese Entstehungsgeschichte rein. Und wenn Sie das jetzt aus dem Rückblick als Roman also als literarisches Kunstwerk und nicht so als zeitbezogenen Ausdruck, sich nochmal ansehen? Wie ist Ihr Eindruck? Ich finde das heute sehr irre. Also ich finde das heute total irre und ich bedauere es, dass ich das damals nicht zur Kenntnis genommen habe, also dass mir das an mir vorüberging, weil ich glaube, das hätte mich sehr viel weitergebracht, weil ich finde das sehr revolutionär und sehr radikal und das kannte ich nicht damals. Das hätte mir sehr gut gefallen. Wie wurde darauf reagiert? Man hat es, glaube ich, doch als ein Stück moderner Romanform eher akzeptiert, oder war man irritiert in der Hochkultur, Herr Bayer? Die Reaktionen waren sehr gemischt, würde ich sagen. Was eben sicher auch damit zu tun hatte, ob man jetzt die Literatur als ein Bollwerk sieht gegen dieses ganze schlimme Massenmedien-Dinge, die da draußen vor sich gehen und die uns nur verdummen wollen. Ich meine, insofern waren natürlich auch die 80er Jahre wirklich eine richtige Gegenreaktion gegen diese 70er Jahre mäßig. Oh je, wenn man macht den Fernseher an und schon ist man blöd. Natürlich auch mit einer Vehemenz und dann lieber mal 3 Tage sich diesen Blödsinn angucken und mal richtig verdummen. Worauf dann wieder die Gegenbewegung kommt, auch aus einem Blödsinn kann man, wenn man hinschaut und ein bisschen einen Witz entwickelt, wieder Gedanken entwickeln und Gedankengebäude und, weiß ich nicht, anfangen Dallas zu analysieren, als habe man es hier mit einem Meisterwerk zu tun. Das war die eine Seite, also dass man wirklich den Medienkonsum anders angegangen ist als unter klassischen Adorno geprägten Kulturkritik-Gesichtspunkten. Aber es gibt auch noch eine andere Seite, die bei dem Buch deutlich zum Ausdruck kommt, die aber, ich würde sogar sagen, in allen Ihren Büchern bis heute eine wichtige Rolle spielt. Ob in Kaltenburg werden wir vielleicht heute noch sehen, aber meines Erachtens ein extrem wichtiges Motiv bei Marcel Bayer, nämlich, wenn ich es ganz hochgestochen ausdrücken würde, würde ich sagen, die Auseinandersetzung zwischen Soma und Sema, also dass sich unterhalb der Semantik, also unterhalb der Bedeutungssphäre, die Kommunikation leistet, aber auch mit sich bringt, sich der Körper artikuliert auf eine nicht mehr in Bedeutung übersetzbare Weise. Das hört sich abstrakter an, als es ist. Denken Sie nur an ein Krächzen oder ein unartikuliertes Schreien oder an körperliche Expressionen, die Sie nicht explizieren können. Diese Dimension hatten Sie schon ganz stark bei diesem Buch über die Liebe oder die Sprache der Liebe. 3 Pünktchen, wenn Sie diesen Satz fortsetzen könnten. Daher kommen wir dann zu Flughunde, wo es, wie jeder, der das Buch kennt, weiß, auf eine andere Weise auch eine Rolle spielt. Ja, oder mal, ich würde es anders fassen oder ich würde es so fassen, wir sind von Zeichen umgeben, aber wir erkennen sie nicht immer als Zeichen. Und das ist eigentlich dann eine Frage, wie man die eigene Leseleistung und Deutungsleistung intensiviert. Und da würde ich dann auch wirklich den Weg bis zu Kaltenburg machen. Da geht es ja auch darum, sind wir nun einfach von einer Natur schlechthin umgeben? Krächzen die Vögel nur mal einfach so vor sich hin? Nein, jeder Vogellaut hat auch eben eine bestimmte Bedeutung im Lebenszusammenhang der Tiere. Mhm. Und das ist einfach eine Frage, wie genau mögen wir beobachten? Es gibt auch die Grenze. Also ich habe nie den Eindruck gehabt, dass Sie das Feld so beschreiben, dass die Sphäre der Semantik auf alles ausdehnbar wäre. Sie geht sehr viel weiter, sozusagen. Es gibt auch die Sprache der Vögel und es gibt alle möglichen besonderen Sprachen, Wissenschaftssprachen, Fachsprachen, wie es bei Ulf Dolterfohn heißt, noch und noch und noch, aber eben auch eine Dimension bei Ihnen jetzt, an die diese Übersetzung in Bedeutung zerspellt, die dann nicht funktioniert. Ja, das gibt's. Das ist vielleicht wie so eine Sehnsucht. Damit sind wir jetzt ja sozusagen schon, ohne uns anzustrengen, im Bereich akustischer Phänomene und damit bei dem Roman, mit dem Sie berühmt geworden sind, der, ich finde, einer der wichtigsten Romane der letzten 50 Jahre überhaupt, und ich bin jetzt nicht besonders originell, wenn ich das sage, der Roman Flughunde, Herr Ebel, der hat Sie wahrscheinlich damals als Literaturkritiker, ob Sie wollten oder nicht, auch sozusagen zwingend erwischt. Ja, das war schon ein Hammer. Aber ich muss sagen, der Hammerschlag ist natürlich jetzt auch viele Jahre her. Und ich habe inzwischen so viele andere Bücher gelesen, darunter auch ein paar Hammerschläge. Das will ich gar nicht leugnen. Das war 1995. Ja, also das ist jetzt 13 Jahre her. Knapp 13 Jahre. 13 Jahre her. Und man wird ja auch älter und vielleicht auch etwas abgebrühter im Empfinden von Hammerschlägen. Also das war damals wirklich einer. Und ich will Ihnen da gar nicht widersprechen, dass das wirklich einer der bedeutenden Romane der deutschen Literatur nach 1945 ist. Interessant ist aber, wenn man jetzt diese Reihe sieht, Menschenfleisch, ein was ja auch bemerkt wurde, eben sehr anspruchsvoller, auch anstrengender Roman. Flughunde, den man auch einfach so lesen kann, obwohl einem da vieles entgeht. Und jetzt Kaltenburg, das ist ja ein Schritt hin zu einer größeren Einfachheit. Ich wünsche mir halt immer, Schritte auf dem Weg zu einer größeren Subtilität zu machen. Eher. Also eine scheinbare Einfachheit. Ja, es geht gar nicht darum, dass es jetzt hinter den Sätzen super kompliziert wäre. Und ich glaube, das hat ganz stark damit zu tun, dass ich auch Gedichte schreibe. Also dass Motive sich über einen, auch über die Länge von 400 Seiten verteilen, dass ein Motiv kurz angedeutet wird, dann ausgearbeitet wird und man merkt, ein bestimmter Satz, ein bestimmtes Wort oder ein bestimmtes Tier führt auf einmal in eine Szene, wird später noch einmal aufgegriffen. Und da müssen eigentlich, sagen wir, die Erzähler, die ich mir wähle als Figuren, die müssen da nicht so deutlich darauf hinweisen, wie das der Erzähler in das Menschenfleisch muss. Ja, aber ist das nicht ein interessantes Phänomen? So ein Buch wie das Menschenfleisch, glaube ich, würden Sie heute nicht schreiben wollen, nicht schreiben können. Und ich glaube, so ein Buch käme heute auch ganz anders an, als das Menschenfleisch in der damaligen Situation bei der Kritik und bei den Lesern angekommen ist. Das heißt, man kann heute durchaus auch sehr komplexe, anspruchsvolle Romane schreiben. Sie müssen aber daherkommen, als seien sie ganz einfach. Empfinden Sie das auch als eine gewisse innere Vorgabe? Also auf einer höheren Ebene die Komplexität zu verstecken, die Ihnen ja wichtig ist. Nein, definitiv nein. Also wenn ich jetzt überlege, hätte ich in Kaltenburg, wo ein Ornithologe Erzähler ist, hätte ich da mehr fachornithologische Dinge unterbringen wollen, hätte ich mich das durchaus getraut und gemacht. Und das sind nun wirklich hochkomplexe Geschichten und hochkomplizierte Geschichten. Also Sie meinten so in Richtung auf eine vermeintliche Leserschaft oder einen vermeintlichen Markt hin, oder? Ja, also ich denke, dass das doch heute in den Autorenhirnen sehr viel stärker sitzt als früher. Die Frage der Vermittelbarkeit, die Frage der Verkäuflichkeit, auch die Frage, das an den Mann zu bringen, was man eigentlich sagen will. Also ich meine, das ist überhaupt nicht abschätzig. Man kann ja, wie heißt es so schön, die Tiefe an der Oberfläche verstecken. Ja? Also das ist so sehr, also ich finde, Kaltenburg ist ein sehr lesbares Buch. Und Flughunde war auch ein lesbares Buch, aber schwieriger in sich und beim Lesen schon merkbar schwieriger. Und Menschenfleisch war ein sehr schwieriges Buch. Ein Buch, was wirklich dem Leser gesagt hat, hier musst du dich anstrengen. Das, glaube ich, geht heute nicht mehr so. Heute will der Leser nicht mehr gesagt kriegen, hier musst du dich anstrengen. Dann kriegst du auch was dafür. Aber erstmal musst du dich anstrengen. Ja, aber vielleicht halten wir den Gedanken mal fest. Weil die Gegenthese ist, dass meine wäre, auf die wir vielleicht dann noch kommen, dass Kaltenburg das ungleich schwerer zu lesende Buch ist als Menschenfleisch. Nur, dass es nicht auf den ersten Blick so aussieht, damit das wäre vielleicht eine These, die wir noch, wenn wir aus dem Buch gehört haben, versuchen zu bewahrheiten oder eben zu falsifizieren. Aber ich würde schon einen Moment gerne dabei bleiben, was das Unerhörte, das kann man bei diesem Buch ja wirklich jetzt mal ausdrücklich meinen, das Unerhörte von Flughunde war. Also mir fiel auf beim Menschenfleisch, das war für mich teilweise an der Ekelgrenze. Das war Punk. Das war, ja, Suicide. Das war Entblößung. Es gibt aber eben den Flughunden, wo es um einen Akustiker geht, der für die Nazis arbeitet, der die Goebbels-Kinder betreut, der Tonaufzeichnungen macht, der auch Schmerzenslaute aufnimmt, der Todeslaute aufnimmt. Es gibt eine Szene, die taucht wieder auf, und zwar der Ich-Erzähler in Menschenfleisch berichtet von einer Szene, wo er wie Arthur im Irrenhaus ist. Und es gibt diese Szene, wo diese Schädelnaht abgefahren wird mit der Schere, mit dem Skalpell, dann bei Flughunde mit der Grammophonnadel, also die das aufzeichnet, auf der Suche nach dem Rilkeschen Urgeräusch. Ja, also Rilke hat die Versuchsanordnung beschrieben. Also eine Tonabnehmer gleitet über die Schädelnaht und versucht sozusagen, in Geräusch zu übersetzen, die, wenn man so will, grafische Struktur des Schädels, um es nur hinzuzufügen. Und von daher denke ich, also indem diese Szene in beiden Büchern auftaucht, aber in dem einen ist sie eingebunden in eine, sagen wir mal, Narration, obwohl das sicher noch zu hinterfragen wäre dann. Während sie bei Menschenfleisch in diesem ganz existenziellen Blutrausch eigentlich aufgehoben ist. Also von daher denke ich schon, dass das stimme ich Martin Ebel zu, dass die Flughunde haben eine viel konventionellere Struktur. Das kann man von Anfang bis Ende lesen, da muss ich nicht aufstehen und würgen, und obwohl es dieselben Momente darin gibt, dieselbe Ekelmomente auch darin gibt. Aber da ist es weg von mir, ist es weg von dem Ich-Erzähler, da wird jemand beschrieben. Hm. Also es wird eine Distanz geschaffen, die in Menschfleisch ich nicht sehe. Ja, eine, die wichtige Erzählergestalt heißt Hermann, wie die Gestalt in Kaltenburg jetzt im neuen Roman auch. Das wird nicht ganz Zufall sein. Hermann Karnau erzählt, das ist der Tontechniker, der Menschenexperimente anstellt, versucht genau unter die Ebene der Bedeutung zu kommen, auch durch Menschenquälerei den Körper hörbar zu machen. Und es gibt aber dann die Gegenführung, die müssen wir wenigstens der Vollständigkeit halber erwähnen. Nicht alle haben jetzt Flughunde präsent, die uns zuhören. Und die andere Stimme, die erzählt, ist größtenteils die, glaube ich, der ältesten Tochter von Josef Goebbels, die wiederum über die letzten, hauptsächlich, nicht nur, aber hauptsächlich über die letzten Tage im Führerbunker vor ihrer Ermordung erzählt. Da ist ja jedem aufgefallen, dass diese irre Kombination dieser beiden Perspektiven, da müssen Sie uns aber nochmal sagen, wieso Sie genau diese Wahl der Tontechniker und das Goebbels-Kind als Opfer gewählt haben. Und es gab den Hermann Karner als Tontechniker zuerst. Ich wusste, ich wollte versuchen, mit einer Figur umzugehen, mit der ich im richtigen Leben nach Möglichkeit nicht in Kontakt kommen möchte, mit einem Menschen, der sich an Menschenversuchen beteiligt. Und dieser Hermann Karnau brauchte irgendwann ein starkes Gegengewicht in dem Roman. Ja. Der redete vor sich hin und redete vor sich hin. Und ich habe da zunächst mit mehreren Erzählerstimmen auch gearbeitet, und irgendwann konzentrierte sich das immer stärker auf die älteste Tochter von Josef Goebbels. Und irgendwann war klar, dieses Mädchen ist eigentlich genau das Gegengewicht, das das Buch in eine Waage bringt und auch dem Hermann Karnau auf eine Weise widerspricht, ohne jetzt direkt Widerspruch zu äußern. Ja, und von da an erst entwickelte sich eigentlich der Text auch richtig. Und es gibt noch das Moment, sollte ich jetzt als Gegenstimme Josef Goebbels wählen, den Menschen, der nun auch sehr auf seine Stimme geachtet hat, um es mal so zu sagen. Der wiederum aus Reit stammt, einem Ort von unser beider Herkunftsort, auch nur mal gut 5 Kilometer entfernt. Und dann erschien mir das einfach nicht als eine besondere Spannung. Zwei erwachsene Männer, der eine im Zentrum der Macht, der andere so wie ein Zuarbeiter dieses Josef Goebbels, sondern es musste so wie eine Stimme so von ganz unten und von aus einer ganz unerwarteten Richtung sein, die aber zugleich natürlich als Helga Goebbels immer auch ein Licht auf die Familie und den Vater wirft. Es war offensichtlich, dass Sie keine Erzählerstimme gesucht haben, bei beiden nicht, aber bei Karnau schon mal überhaupt nicht, mit die zur Identifikation des Lesers einlädt. Und das, glaube ich, könnte man jetzt schon rückblickend auf Ihr Werk, wenn man das für einen jungen Schriftsteller überhaupt so pathetisch sagen darf, schon als gemeinsames Element nehmen, dass Ihr Ehrgeiz überhaupt nicht ist, einen Erzähler zu präsentieren, mit dem man, wie Sie eben gesagt haben, unbedingt gerne zusammen wäre. Bei Karnau ist es extrem nicht der Fall. Aber auch seltsamerweise in dem Roman, der folgte, Spione, ist es aber ein bisschen ähnlich, das geht mir jetzt erst auf. Wir haben es mit Kindern oder Jugendlichen zu tun, die erzählen. Allerdings einer davon, auch aus dem Rückblick von 1999, die Geschichte aufrollt, aber er ist auch ein bisschen wie Karnau in der Position eines reinen Beobachters. Er will immer nur sehen, er will wissen, was passiert ist. Er lädt uns gar nicht ein, seinen Empfindungen zu folgen und darüber eine Identifikation vorzunehmen. Dann gibt es ja einen. Der Ausdruck Beobachter ist ja vielfach besetzt, so mit Luhmann quasi ein soziologischer Zentralbegriff geworden, also ist fast wissenschaftlich konnotiert. Aber das scheint sich mir durchzuziehen, einer der Elemente durch alle Ihre Texte, von den Gedichten haben wir jetzt gar nicht gesprochen, selbst für die würde ich es bis zum gewissen Grad noch gelten lassen, dass Sie sehr sachlich operierende Erzählerinstanzen und Hauptfiguren in Ihre Texte bestimmen lassen. Na, zumindest Hauptfiguren, die den Eindruck vermitteln, möchten sie sein sachlich. Obwohl für mich einfach schon in der Situation, dass jemand, also in der Fiktion, anfängt zu reden und uns 300 oder 400 Seiten etwas erzählt, schon immer irgendein Beweggrund für den da sein muss. Es ist nicht einfach nur ein Hingucken und zufällig das wahrnehmen und das wahrnehmen, sondern es gibt einen Anlass. dass jemand anfängt und sich an den Leser wendet. Das ist für mich so. Es ist nicht dieses, ich möchte halt eine Geschichte erzählen, also schreibe ich das und schreibe es dann noch in der ersten Person. Sondern es muss immer in dieser Figur ein Antrieb liegen, sich mitzuteilen. Und insofern geben sich die Figuren sachlich, aber man kann darüber nachdenken, was ist das? Ist es eine Beichte? Ist es eine Rechtfertigung? Die Erzähler stellen sich immer da, auch vor dem Leser. Ja, es wird der übersetzt, wenn man so will, der traumatische Kern in investigatives Verhalten. Und was auffällt, ist in den drei Romanen bei Menschen, vielleicht ist es nicht so deutlich, dass die, Sie sprachen gerade von der Ursache, es gibt einen Grund, warum sie so sind, die immer ins Dritte Reich oder in die NS-Zeit zurückführt. Auch eine bemerkenswerte Konstanze. Bei Spione, dem Roman, über den wir gerade reden, ist es Guernica, also der Angriff der Luftwaffe von Hitler, damals noch gar nicht oder erlaubt eigentlich, nach dem Versailler Vertrag, greift Guernica an und der Großvater des Erzählers ist da drin verwickelt, aber etwas, was wir eher ungenau erfahren. Es wird auch nicht wirklich aufgeklärt. Bei Karnow versteht es sich von selbst und im neuen Buch Kaltenburg führt uns der Hauptheld Kaltenburg auch wieder in die Geschichte des Dritten Reichs zurück, ohne dass die damalige Szene richtig aufgeblättert wird. Ja. Wieso diese, kann man von Besessenheit, muss man nicht sprechen bei drei Romanen, die eine ähnliche Struktur haben, aber warum diese massive Orientierung? Naja, das hat vielleicht zwei Gründe. Mir ist einfach klar, dass vieles von dem, was wir heute tun und wie wir die Welt sehen, einfach aus jener Zeit gespeist ist. Und außerdem sehen wir ja an der alltäglichen Oberfläche, dass offenbar ein großes Bedürfnis nach wie vor besteht, sich mit dieser Zeit auseinanderzusetzen oder zumindest über diese Zeit zu reden. Wir sind ja eigentlich in der Gegenwart so viel von der Zeit des Nationalsozialismus umgeben, wie das, könnte man böse sagen, noch nicht mehr zur Zeit des Nationalsozialismus war, was natürlich Quatsch ist. Aber so ein merkwürdiges Mitlaufen dieser 12 Jahre und sie rücken immer weiter zurück in der Zeit, aber sie nehmen trotzdem in unserer Gegenwart auf eine Weise immer mehr Raum als geschichtlicher Raum ein. Teilen Sie die Beobachtung auch im Hinblick auf das Schreiben von Marcel Beyer, Herr Ebel? Ja, also mir imponiert das auch. Es gibt ja kaum einen Schriftsteller seiner Generation, der davor, der sich nicht mit dem Dritten Reich auseinandersetzt. Aber da gibt es ja nun sehr unterschiedliche Vorgehensweisen. Es gab ja eine ganze Welle von sehr aggressiver NS-Literatur, das waren diese Vätervernichtungsbücher. Und davor gab es das Beschweigen, das Drumherumreden. Sie haben das, glaube ich, selbst mal formuliert, nach der schweigenden Generation und der antwortenden Generation ergänzt sich jetzt, muss eigentlich die fragende Generation kommen. Und da sehe ich Sie so als Exponenten dieser fragenden Generation. Man will wissen, was war, behauptet aber nicht, es besser wissen zu können, als die, die dabei waren. Das finde ich einen sehr guten Ansatz, der überzeugt mich und der fesselt mich auch. Und der fesselt mich auch bei diesem neuen Buch. Ich möchte aber noch eine Frage stellen, an diese Bemerkung anhängend. Diese starke Fixierung auf das Dritte Reich, nicht nur bei Ihnen, könnte die auch was damit zu tun haben, dass das nun auch sehr spannende Lebensläufe waren, also in einem wertfreien Sinn, spannende, dramatische, existenziell bedrohte Lebensläufe, also dass man Handlungen dort hat, wo kleinste Entscheidungen über Leben und Tod entschieden, also dass das für einen Schriftsteller natürlich auch ein griffiger, herausfordernder Stoff ist. Bestimmt, ja. Also einfach nicht geradlinige Lebensläufe sind interessant. Ich glaube, das ist auch das und das. Ist die Gegenwart Ihnen zu langweilig? Überhaupt nicht. Ich gehe durch Dresden, es ist alles mit Hakenkreuzfahnen beflaggt, da laufen die SS-Leute rum, ein Haus explodiert und das ZDF dreht einen Fernseh-Zweiteiler. Ist spannend. Also das nur nochmal so zur, wie gegenwärtig das ist. Also tatsächlich habe ich das erlebt. Ich glaube auch, dass meine Texte immer dezidiert von der gegenwärtigen Warte aus erzählen oder sprechen. Also der Blick, der da, selbst wenn ein Blick zurückgeworfen wird, ist das ein Blick, den ich eben genau jetzt zurückwerfe. Insofern ist die Gegenwart immer drin. Vielleicht muss man das ja sogar wirklich jetzt genauer sagen, als die Frage von Herrn Ebel und Ihre Antwort naheliegen, als wenn Sie sich Biografien aus dem Dritten Reich aussuchen, die besonders turbulent sind. Das kann man so nicht sagen. Man kann nur sagen, man erfährt von Figuren, die im Abgrund gestanden haben, begegnet sind, wie auch immer, Und man erfährt es aber nur schattenhaft. Da muss etwas gewesen sein, denn das wird nicht erzählt. Das ist ja genau der Punkt. Das war in Spione schon der Punkt, dass wir nicht erfahren, was ist da wirklich, wie kam es zu diesem Umbruch und in Kaltenburg, jetzt sind wir beim neuen Roman, erfahren wir es ja auch nicht. Wir gehen davon aus, es ist da was passiert, aber genau das erfahren wir nicht. Das heißt, der Erzähler oder Sie als Autor auch schlagen gar kein Kapital daraus, indem wir sagen, hey, da haben wir noch abenteuerliche Geschichten zu erzählen, die Ihre Frage jetzt nahelegte. Das tut er ja überhaupt nicht. Sondern er spart es geradezu aus, und zwar so mit einem solchen Asketismus, dass man sich fragt, warum nimmt er nicht mehr von der stofflichen Qualität und nutzt sie, ja, wie Enzensberger in Hammerstein, ja, wo er sagt, hey, was für tolle Geschichten ich hier erzählen kann, wilde Biografien. Genau das tut Marcel Bayer nicht bei Kaltenburg. Und damit sind wir auch beim Kaltenburg. Wir kommen jetzt auch zur Lesung aus Kaltenburg, sagen aber vielleicht vorher, dass er tatsächlich, was er auf der Inhaltsebene größtenteils erzählt, eben wirklich die, sagen wir mal, 10 Jahre DDR-Geschichte ist. Frau Vogel, wenn Sie da vielleicht 3 Sätze zu sagen, bevor wir dann erstmal lesend einsteigen. Was zur DDR-Geschichte? Ja, zu Kaltenburg und inwiefern und was es aus dieser DDR-Geschichte erzählt. Ja. Dieser Roman spielt von Ludwig Kaltenburg, der in Dresden als Zoologe, als Ornithologe geforscht hat, wobei eben da schon wieder unklar ist, erzählt er von Dresden? Er erzählt von Dresden, weil der Ich-Erzähler, der Hermann Funk, diese Geschichte wiederum einer Dolmetscherin erzählt, der mit als 12-Jährige, wir haben schon wieder den 12-Jährigen hier zum 3. Mal, die Helga Goebbels war 12, die Kinder in Spione waren 12. Hier kommt der Ich-Erzähler Hermann Funk als 12-Jähriger in Dresden bei der großen Bombennacht, wo verliert er seine Eltern, ist ein Waisenkind, wird dann aufgenommen von Pflegeeltern. Die Pfleglinge werden uns auch noch verfolgen. In diesem Fall lernt dann als Student, glaube ich, in den 50er Jahren den Ludwig Kaltenburg kennen, der ihn wiederum in seine Obhut nimmt. Und von Dresden, ja, Dresden der Brand, Dresden dubios ein bisschen. Es gibt dann irgendwie, er lernt dann seine Frau auch kennen, die aus einer reichen, sicher enteigneten Familie stammt. Dresden bleibt für mich auch hier schattenhaft ein bisschen. Abgesehen von den sehr plastischen Schilderungen der Bombennacht, wo die Vögel aus dem Himmel fallen wie Teerbatzen, also sehr anschauliche Schilderungen der Vögel, der Natur. Aber Dresden, das ist so schattenhaft wie die Ruinen, finde ich ein bisschen. Also auch die Gesellschaft bleibt ein bisschen dubios mit seiner Frau. Die Frau, die eigentlich sehr, sehr Zivilcourage hat, auch wieder als 12-Jährige zum 4. Mal, indem sie einen Dackelbesitzer irgendwie, der seinen Dackel quält, irgendwie zur Rede stellt, die wird später über die 50er Jahre nichts sprechen. Die wird stattdessen Proust lesen und sich also ganz explizit zurückziehen aus der Erinnerung. Auch das werden wir dann vertiefen, wie schattenhaft ist oder wie konkret es ist. Auf jeden Fall ist ein Ort in Dresden-Loschwitz sehr konkret, an dem nämlich das Zoologische Forschungsinstitut von Kaltenburg angesiedelt ist. Und das wird uns nun schon sehr konkret und sehr genau geschildert. Und da arbeitet eben auch der Erzähler Hermann Funk. Und vielleicht noch eine kleine Ergänzung. Er kannte Kaltenburg schon von seiner Kindheit, aus Posen. Eine Vorgeschichte, die sehr wichtig ist, weil sie gehört zu der eben angedeuteten unheimlichen Vorgeschichte von Kaltenburg. Und nur soweit mal die Rahmenbedingungen für den Roman. Alles Weitere vielleicht, nachdem wir eine Lesung von Marcel Bayer aus seinem neuen Roman Kaltenburg gehört haben. Bitte schön. Danke. Es gibt einen kurzen ersten Teil in dem Roman und ich möchte den noch ein bisschen gekürzt vorlesen, so als würde man ein Buch aufschlagen und einfach anfangen zu lesen und dann geht es weiter und ich erkläre dann noch immer ein bisschen noch überleitend von Szene zu Szene. Ludwig Kaltenburg wartet bis zu seinem Tod im Februar 1989 auf die Rückkehr der Dohlen. Besuchern gegenüber äußert er sich noch in seinem letzten Winter zuversichtlich, eines Tages werde ein paar dieser von ihm geliebten, von ihm bewunderten, weißäugigen Krähenvögel den Kamin im Arbeitszimmer als Nistplatz wählen und mit seiner Brut eine neue Dohlenkolonie ins Leben rufen. »Ich weiß, sie werden erst in einigen Monaten mit dem Nestbau beginnen«, erklärt er Weggefährten, Schülern oder Journalisten, die von Wien eine knappe Autostunde durch die niederösterreichische Schneelandschaft gefahren sind. Ihm stehe die Zukunft vor Augen. In eine Wolldecke gehüllt sitzt der große Zoologe Ludwig Kaltenburg am Fenster. Das Karomuster und das volle weiße Haar. Er hört nur noch sehr schlecht. Seine Geistesgegenwart aber hat nicht gelitten. Die Vögel fliehen in Rauch, sagt er. Darum halte er es nicht für ratsam, den Ofen in dem kleinen Anbau vom frühen Morgen bis in die Abendstunden brennen zu lassen. Der späte Kaltenburg wird von mehreren elektrischen Heizöfchen eingerahmt. Er ist gelöster Stimmung. Die jungen Dohlen werden ohne mich zurechtkommen müssen, dessen bin ich mir durchaus bewusst. Ehe die Gäste höflich protestieren können, der hochverehrte Herr Professor werde sie am Ende alle überleben, schildert Kaltenburg den Abstieg einer sogenannten Kamindohle zu ihrem in völliger Dunkelheit liegenden Nest. Der Vogel springt nach einigen Zögern und Herumlaufen mit dem Schnabel voran in den Eingang der künstlichen Höhle, vollführt eine Drehung, findet mit abgespreizten Flügeln am rauen Kamingemäuer Halt, streckt die Beine aus und stützt sich mit den Krallen ab. Dann geht es vorsichtig, man könnte sagen Schritt für Schritt, hinunter in die Tiefe, 2 Meter oder mehr. Das laute Poltern, Rasseln, Schleifen. Momentaufnahmen dieser viele Male am Tag wiederholten Prozedur vermitteln den Eindruck, die Dohle stürze hilflos aus großer Höhe herab. Aber das Gegenteil ist der Fall. Jede Bewegung zeugt von überlegtem Vorgehen und äußerster Geschicklichkeit. Niemand wagt es, dem Professor zu widersprechen. Seine letzte Kolonie ist vor vielen Jahren zerfallen, doch noch immer kennt kein Mensch die Dohlen so gut wie Ludwig Kaltenburg. Im eisigen Januar malt er sich und seinen Gästen das Treiben kommender Dohlengenerationen aus, und wenn er mit dem Rollstuhl auf der Stelle wendet, wird mancher Besucher unsicher, ob er tatsächlich die Gummireifen auf dem Parkett hört oder ob er bereits den leisen Ruf einer Dohle vernimmt, die das Reifenquietschen täuschend echt zu imitieren weiß. Kaltenburg neigt den Kopf, als horche er. Die Radiatoren summen. Im Rauchfang streicht ein Dohlenflügel über den verrußten Stein. Die Vögel fliehen den Rauch. Kaltenburg ist 80, als er damit beginnt, sich von alten Unterlagen zu trennen, die er zunehmend als Ballast empfindet. Anstatt die Tagesnotizen und Vorlesungsmanuskripte, die Taschenkalender und Aufsatzentwürfe sowie Teile seiner Korrespondenz zu verfeuern, macht er sich ein Vergnügen daraus, die Papiere nach und nach seinen Schützlingen anzuvertrauen. Auch sämtliche Vorarbeiten zu der 1964 veröffentlichten Studie mit dem Titel »Urformen der Angst« finden so neue Verwendung, nachdem sie mehr als 2 Jahrzehnte unbeachtet in einem verschlossenen Maria-Theresien-Kasten gelegen haben. Im Verlauf einiger schöner Frühlingstage verteilt Ludwig Kaltenburg die Manuskriptblätter der Rohfassung als Nistmaterial unter den in seinem Haushalt lebenden Nagern und Entenvögeln. Ein 50 Stichwortlisten überlässt er einem jungen Hermelin, dem er sich freundschaftlich verbunden fühlt. Im Sommer dann sitzt Kaltenburg hinter dem Haus auf der Terrasse, hält den weitläufigen Garten im Blick, den Teich, die Wiese, nimmt schließlich eine Handvoll Notizzettel aus dem Schuhkarton auf seinen Knien. Wenn die Entenküken bei Sonnenuntergang mit ihren Eltern heimkehren, nehmen sie das holzhaltige Papier dankbar anstelle von Beschäftigungsfutter an. Er hat Urformen der Angst immer als Zäsur in seinem Lebenswerk betrachtet. Das erste nach 12-jähriger Abwesenheit wieder in seinem Herkunftsland in Österreich entstandene Buch. Das erste, in dem Kaltenburg offen auf Beobachtungen während seines Dresdenaufenthalts zurückgreift, selbst wenn er in der Einleitung hervorhebt, die Idee sei ihm beim Schnorcheln vor der Küste Floridas gekommen. Die bloße Existenz des Buches wurde geleugnet. Man hat seinen Verfasser totgeschwiegen, hat ihn lautstark verdammt, scharfe Attacken gegen ihn geführt, auf Konferenzen demonstrativ gemieden. Kollegen in den USA haben ihm Weltfremdheit vorgeworfen, Kollegen in Europa eine unsaubere Vorgehensweise. Gegen die Formulierung, Angst sei insofern eine geradezu wunderbare Einrichtung der Natur, als dass sie lebenserhaltend wirken könne, laufen Erziehungswissenschaftler wie Konfliktforscher bis in die 80er Jahre Sturm. Bei einer Fernsehdiskussion soll einmal ein Jugendfreund die Kamera gesucht und Kaltenburg: Ludwig, ich weiß, du schaust uns jetzt am Bildschirm zu, eindringlich dazu aufgefordert haben, sich auf sein Fachgebiet zu besinnen und Spekulationen über die Beschaffenheit des Menschen für alle Zukunft hinter sich zu lassen. Mit Urformen der Angst ist Ludwig Kaltenburg zu einer weltweit beachteten Figur geworden. Dem einen oder anderen fachfremden Leser mag bereits bei der Lektüre der ersten Kapitel gelegentlich unwohl zumute werden, in denen Kaltenburg zunächst nichts weiter vorschwebt, als ein Panorama möglicher Angstreaktionen zu entfalten, die jedem aufmerksamen Beobachter der Tierwelt geläufig sind. Und tatsächlich nehmen Fachkollegen wie Vertreter anderer Disziplinen insbesondere an einem Kapitel Anstoß, das Ausblick, die namenlose Angst, überschrieben ist und sich dem Verhältnis zwischen Tier und Mensch unter Extrembedingungen widmet. Hier überschreite der Autor eine Grenze, heißt es in ersten Reaktionen. Ein früherer Mitarbeiter empört sich. Anscheinend habe Ludwig Kaltenburg vergessen, wo er hingehöre. Kaltenburg spricht von einem Häftling, der Jahre in der Isolationszelle verbringt und seine Verlorenheitserfahrung dadurch zu mildern weiß, dass er Freundschaft mit den sich jeden Tag vor seinem Zellenfenster einfindenden Krähen schließt. Spricht von der gängigen Praxis, Diensthunde während der Ausbildung mit Stromstößen zu traktieren, um sie enger an ihren Herrn zu binden. Spricht von der Ratte. Von Vogelbeobachtungen vor Stalingrad ebenso wie in Leningrad und fragt sich, ob die alle Glieder lähmende Todesnähe dem Menschen wie dem Tier einen besonders klaren Blick verleiht. Woher allerdings Ludwig Kaltenburg das Material seiner Fallbeispiele bezieht, lässt er offen, nennt weder schriftliche noch mündliche Quellen. So setzt er sich dem Vorwurf aus, kaum nachprüfbare Angaben zu verwenden und seine Thesen anhand von Phänomenen zu entwickeln, die ihm nicht aus eigener Anschauung bekannt sind. Das gilt auch für eine Dresdner Episode aus den Februartagen des Jahres 1945, als ein guter Bekannter oder, wie es an anderer Stelle heißt, ein Schüler Kaltenburgs über mehrere Stunden hinweg an einer aus dem zerstörten Zoo entlaufenen Horde Affen ein für Tiere äußerst ungewöhnliches Verhalten beobachtet haben will. Der Zeuge, damals noch ein Kind, sei während der Nacht, als Dresden zu Schutt und Asche zerfiel, auf der Suche nach seinen Eltern in der größten Parkanlage der Stadt herumgeirrt und habe sich am folgenden Morgen nach wie vor in buchstäblich aufgelöstem Zustand befunden, nämlich jeglicher Vorstellung von sich selbst beraubt. Am Rand des großen Gartens sei er bei einer Gruppe verstörter Menschen stehen geblieben, unter die sich ein halbes Dutzend Schimpansen oder Orang-Utans oder Rhesusaffen gemischt hatte. An die genaue Zusammensetzung der Horde vermag sich Kaltenburgs Zeuge nicht zu erinnern. Mit gesenktem Blick forschen die Überlebenden nach bekannten Gesichtern. Irgendwann beginnen auch die Schimpansen, die Züge der reglos am Boden liegenden Gestalten zu betrachten. Man könnte glauben, sie sähen abwechselnd den Toten und den Lebenden ratsuchend in die Augen. Tatsächlich meint der Beobachter so etwas wie Erleichterung unter den Tieren zu bemerken, als die Menschen aus ihrer Apathie erwachen, die überall verstreuten Leichname zusammensammeln und sie auf einem unversehrten Rasenstreifen in eine Ordnung bringen. Nichts wissen die Schimpansen von der Identifizierung verstorbener Angehöriger, nichts von den Toten, die man in einer Reihe im Gras bettet, und nichts davon, wie man einen Leichnam an Schultern und Füßen greift, um ihn zu seinesgleichen zu tragen. Und dennoch schließt sich ein Affe nach dem anderen dieser Arbeit an, wie Kaltenburg berichtet, ohne zu sagen, wer ihm diese Szene beschrieben hat. Ich. Der Erzähler gibt sich also zu erkennen, eben jener Hermann Funk, Ornithologe. Ab dieser eigentlich Einleitung ergibt sich ein Zwiegespräch, eine ganz einfache Erzählkonstellation. Hermann Funk ist schon länger im Ruhestand, ist Anfang 70 und erhält im März 2006 die Anfrage einer Dolmetscherin, aus dem Westen stammenden Dolmetscherin von Mitte 30. Sie habe einen Termin bevorstehen mit einem sehr prominenten Menschen aus dem englischsprachigen Raum. Ich hatte da immer Prinz Charles im Blick, der eben auch Hobby-Ornithologe sei. Und für den Fall, dass bei diesem Termin die Rede auf die Vogelwelt komme, wolle sie zu aller, um wirklich ganz sicher zu gehen, noch einmal in der ornithologischen Sammlung vor den Standpräparaten, also den ausgestopften Vögeln, die Namen der englischen, die lateinischen und die deutschen einüben, um sie dann wirklich memorieren zu können. Und Hermann Funk erklärt sich bereit, eben diese Übung mit ihr einen Nachmittag lang zu machen. Und in einer Kaffeepause, die sie da zwischendurch machen, kommt dann das Gespräch auf seinen biografischen Hintergrund. Sie sind kein gebürtiger Dresdner, oder? Hat Frau Fischer bald nach unserer Begrüßung vorsichtig gefragt. Normalerweise höre sie die Herkunft eines Menschen spätestens beim dritten Satz aus seinem Tonfall heraus, aber bei mir schwanke sie immer noch. Nicht einmal die Himmelsrichtung könnte ich angeben, meinte sie, als sie Stifte und Notizheft aus dem Rucksack nahm und einen ersten Blick auf die von mir bereitgestellten Vögel warf. Es ist richtig, ich stamme nicht von hier. Und dass ich Anfang 1945 mit 11 Jahren nach Dresden gekommen bin, ist eher einem Zufall zu verdanken, das heißt den Zeitumständen, weil meine Eltern entschieden hatten, die Stadt Posen in Richtung Westen zu verlassen. Auch vorher müssen wir schon mehrmals umgezogen sein. Aus dem Elternhaus habe ich keinen regionalen Einschlag, geschweige denn einen Dialekt mitbekommen. Ich glaube fast, sie legten sogar bei der Wahl meines Kindermädchens Wert darauf, dass sie ein klares Hochdeutsch sprach. Und dann sind sie in Dresden hängen geblieben? So könnte man es ausdrücken. Ich bin hier hängen geblieben, obwohl wir nach dem Abschied von Posen nur auf der Durchreise in Dresden Halt gemacht hatten. Mein Vater, der Botaniker war, traf, soweit ich mich erinnere, Kollegen. Und meine Mutter zeigte mir die Stadt, in der sie vor meiner Geburt einige Zeit verbracht hatte, vielleicht die glücklichste in ihrem kurzen Leben. Das meinte ich zu spüren, als wir gemeinsam durch die Altstadt spazierten, sofern dieses Gespür einem 11-Jährigen zuzutrauen ist. Für mich war es, ich weiß, wie merkwürdig das klingt, ein richtiger Ferientag, obwohl es einen kleinen Zwischenfall gab, für den ich mich schämte und, wenn ich ehrlich bin, noch als Erwachsener lange geschämt habe. Wir kamen vom Theaterplatz. Es muss am Vormittag gewesen sein und liefen am Ständehaus entlang die Treppe zur Brühlschen Terrasse hinauf, als ich ein Schild entdeckte. Juden Zutritt verboten. Und ja, Kinder können Anwandlungen von Grausamkeit schwer unterdrücken. Kinder benehmen sich mitunter wie Wahnsinnige, trotzdem gibt es keine Entschuldigung. Ich weiß nicht, was mich packte. Ich blieb stehen und war von einem Triumphgefühl erfasst. Ich schaute, schon auf halber Höhe, die Treppe hinauf, wieder auf dieses Schild und schritt. Ich ging nicht mehr, ich schritt die folgenden Stufen empor. Wir dürfen auf die Brühlsche Terrasse, wir sind keine Juden. Oben drehte ich mich um, sah Hofkirche, Augustusbrücke, italienisches Dörfchen unter mir und hier auch wieder meine Mutter, die den Absatz erreicht. Auch sie bleibt stehen. Ich weiß es noch wie heute. Ich sehe in ihre plötzlich schmal gewordenen Augen und ich spüre, wie ihre Hand am Ende des schweren Wintermantelärmels zuckt. Meine Mutter, die mich im Leben nie geschlagen hat, hätte mir beinahe auf offener Straße eine Ohrfeige gegeben. Meine Mutter führte mich an diesem Faschingsdienstag sogar zum Tierkundemuseum, das sie wohl oft besucht hatte in ihrer Dresdner Zeit, als es noch Zoologisches Museum hieß. Doch als wir vom Postplatz in die Ostraallee einbogen, sahen wir bereits, das Haus gab es nicht mehr. Es war beim Fliegerangriff im vorangegangenen Oktober ausgebrannt. Davon hatte meine Mutter offenbar nichts gewusst, so wie ich an diesem Tag nicht wissen konnte, dass ich vor der Ruine einer Einrichtung stand, in der ich viele Jahre später selbst einmal arbeiten sollte. Zum Mittagessen war mein Vater noch bei uns. Wir saßen irgendwo im ersten Stock am Fenster und sahen hinunter auf einen großen Platz. Also sind wir vermutlich am Altmarkt eingekehrt. Die Sonne schien herein, blendete fast. Und wir zu dritt an einem Fenstertisch für uns allein. Ein ganz besonderes, fahles Licht. Auf meinem Teller dampfte der Kartoffelbrei, als ob die Sonnenstrahlen ihn erwärmten. Daneben Erbsen und ein vermutlich mit viel Paniermehl gestrecktes deutsches Beefsteak, das ich angebissen liegen ließ. Beefsteak. Dieses Wort hatte ich eben erst gelernt. Bei uns zu Hause sagte man Frikadelle. Ein neues, fremdartiges Wort, das mir, als ich es auf der Speisekarte entdeckte, zugleich verheißungsvoll und abstoßend vorkam. Und als ich mich bei der Bestellung entschied, das Wagnis einzugehen, geschah dies weniger, weil ich Appetit auf eine Frikadelle gehabt hätte, als dass ich sehen, schmecken wollte, ob die Erklärung meines Vaters stimmte oder ob sich, entgegen dem verwandten Aussehen und dem ähnlichen Geschmack, dahinter nicht doch etwas ganz anderes verbarg. Nein, es war nicht dasselbe, auch wenn die Eltern fast ein wenig verzweifelt darauf bestanden, es handele sich nur um ein anderes Wort. Bis das Essen serviert wurde, ließ meine Mutter ihre herrliche dunkle Otterkappe auf dem weißen Tischtuch liegen. Wie immer erschien meine Mutter mir sehr elegant, sie zog die Blicke auf sich. An diesem Tag aber, in diesem Restaurant, kamen auch böse Blicke von den Nachbartischen. Mein Vater merkte es. »Nun leg doch bitte deine Otterkappe mal beiseite.« Sie aber tat, als hätte sie davon nichts gesehen, nichts gehört, und zupfte an seiner immer schiefgebundenen Krawatte herum, machte den Knoten schön, betrachtete den Kragen, sah meinem Vater ins Gesicht. Er wand sich und verzog den Mund, sie aber wusste, dass es ihm gefällt, genauso wie es ihm gefiel, dass sie ihren Schmuck angelegt hatte, die Perlenohrringe, das Armband und die kleine Kette. Wir waren ja nicht auf der Flucht, wir waren auf Ausgang in der Großstadt. Und diese Frau ihm gegenüber war seine Frau, egal, was andere Restaurantgäste von ihrem Aufzug halten mochten. Sie, in einem schlichten Kleid, mit ihrem fein frisierten, halblangen Haar, und er, in seiner Kleidung unentschieden zwischen Großstadtbesuch und Wandertag, mit seinen groben Fäustlingen, die mir ein wenig peinlich waren, wenn ich anderen Herren zusah, wie sie ihre hirschledernen Fingerhandschuhe sauber auf die Tischkante legten. Meine Mutter fuhr meinem Vater durch seinen immer ungekämmten Schopf. Das waren ihre Spiele in meiner Gegenwart. Ich schaute hinunter auf den Platz, ich schaute in die Sonne, das Essen kam, ich legte die Otterkappe auf die Fensterbank. Mein Vater aß seine Kohlroulade, die hier Krautwickel hieß, mit großem Appetit. Ich weiß nicht, was er am Vormittag erledigt hatte. Sein Treffen mit Botanikerkollegen jedenfalls stand erst am Nachmittag an. Ich achtete erst wieder auf das Gespräch der Eltern, als meine Mutter mit einem Mal die Stimme senkte. Jetzt, dachte ich, erzählt sie, was an der Brühlschen Terrasse passiert ist. Aber jenen Vorfall hat sie mit keinem Wort erwähnt. Sie sprach vom Tierkundemuseum. Ich habe ihm leider nichts zeigen können. Keinen Riesenalken und keine Käferwelt. Das Museum ist geschlossen. Nein, kein Schließtag. Das Museum steht nicht mehr. Mein Vater schüttelte den Kopf. Der Luftangriff im letzten Herbst äußerst bedauerlich, aber meine Mutter ließ es dabei nicht bewenden. Da sieht man, zu was sie fähig sind. So hat es mit dem ausgefallenen Museumsbesuch auch etwas Gutes. Kein Wort darüber, wer mit dem »Sie« gemeint war. Ob meine Mutter nun den Alliierten Schuld an der Zerstörung gab oder nicht doch jenen, die sich einer vorsorglichen Evakuierung der Ausstellungsstücke verweigert hatten, weil sie glauben wollten, einer Stadt wie Dresden drohe keinerlei Gefahr. Meine Mutter wandte sich an mich, schien fast ein wenig Genugtuung zu empfinden. »Siehst du, die Menschen sind zu allem fähig. An diesen Tag wirst du dich später erinnern, dein Leben lang.« Sie sollte recht behalten. In den auf Stalins Tod folgenden Jahren sind mir ihre Worte wieder in den Sinn gekommen. Ich hatte die 20 längst überschritten und erfuhr, die Sammlung sei damals keineswegs vollständig vernichtet worden. Die wertvollsten Stücke lagerten nach wie vor in einem Geheimarchiv. Ich musste an meine Eltern denken. Ich ertappte mich bei dem Gedanken, deine Eltern waren ahnungslos, während es mir vorkam, als sei ich nun alt genug, als seien wir alle endlich alt genug, um wenigstens die halbe Wahrheit zu erfahren, und sei es auch nur hinter vorgehaltener Hand. Der Riesenalk. Der letzte britische Vertreter dieser Vogelart wurde um 1840 erbeutet. Das allerletzte isländische Brutpaar am 3. Juni 1844. Wie ein Schüler konnte ich die Daten hersagen, als ich schon auf die 50 zuging und das erste Mal unseren Dresdner Riesenalk zu Gesicht bekam. Ich hatte das Lebensalter meines Vaters, meiner Mutter weit überschritten, aber ich hörte ihre Worte noch, und bis heute ist der Riesenalk untrennbar mit der Erinnerung an unser letztes gemeinsames Familienmittagessen verbunden. Willst du die Frikadelle wirklich nicht mehr haben? Ich schüttelte den Kopf. Ich hatte mit Kartoffelbrei und Erbsen längst genug. Und so stürzte mein Vater sich, er hatte meinen Teller die ganze Zeit fixiert, auf das deutsche Beefsteak. Beim Zahlen dann begannen meine Eltern zu tuscheln. Wir zogen uns schon an, da hatten sie die Frage noch immer nicht gelöst. Er, der in der Öffentlichkeit angebissene Frikadellen von fremden Tellern aß, und sie, die ihre Otterkappe vor aller Augen auf dem feinen Tischtuch liegen ließ, ohne sich um die Meinung der anderen zu scheren. Diese beiden Erwachsenen, die meine Eltern waren, Leute von Welt nach meiner Auffassung, die mich durch eine Weltstadt führten, waren sich unsicher, wie viel Trinkgeld sie geben sollten, ob es sich überhaupt schicke in diesem guten Restaurant in Dresden. Nie vorher hatte ich meine Eltern wie in diesem Moment erlebt, schüchtern geradezu. Und erst als wir wieder unten auf dem Altmarkt standen, gewannen sie ihre Selbstsicherheit zurück. Mein Vater, der den botanischen Garten am nördlichen Rand des großen Gartens mit seinen Beeten und Pflanzungen und säuberlich geschwungenen kleinen Pfaden am frühen Nachmittag des 13. Februar in bestem Zustand gesehen haben wird. Mein Vater, der allem Anschein nach Kollegen dort besuchen wollte, der erwartet wurde. Mein Vater inmitten einer Gruppe von Botanikern, alle leben, alle sind soweit gesund, womöglich zeigt sich auf den Gesichtern bereits Zuversicht, während leise über den kommenden Sommer gesprochen wird. Am Abend dieses Tages würde sich mein Vater, nun mit seiner Familie, ein zweites Mal im großen Garten einfinden, im weitläufigen Park, alsbald mit Kratern übersät, mit entwurzelten Sträuchern, mit geborstenen Bäumen und mit Toten, zu denen auch er selbst gehören sollte. Das ist also die letzte Szene in der Erinnerung, die der Erzähler mit seinen Eltern erlebt. Und eben jene Titelfigur des Romans Kaltenburg, Ludwig Kaltenburg, den er schon als Kind bei seinen Eltern kennengelernt hat und von dem er von Anfang an fasziniert war, wird dann so etwas wie sein Ziehvater, als er nach Dresden kommt. Der Lehrer fragt, die Schülerin antwortet. Nach einer Weile aber mischt sich eine dritte Stimme in unsere Wechselrede. Wenn wir einmal gemeinsam nach Wien fahren, musst du mich unbedingt erinnern, dass ich dir die letzten Adler des Kronprinzen zeige. Die Stimme meines Lehrers, Ludwig Kaltenburg. Er hat mich gelehrt, die präparierten Vögel als lebendige Wesen zu betrachten. Wenn sie einmal in Wien sei, sage ich zu Frau Fischer, müsse sie sich im Naturhistorischen Museum unbedingt die zwei Seeadler anschauen, die Kronprinz Rudolf von Habsburg wenige Tage vor seinem Selbstmord erlegt hat. Man wird kaum irgendwo ähnlich sonderbare Standpräparate finden. Die Körperhaltung, der Gesichtsausdruck, das Federkleid. Schließlich hatte der Präparator, als er an die Arbeit ging, nicht nur zwei tote Vögel vor sich auf dem Tisch, sondern dazu einen dritten Toten im Kopf. Und so wurden die beiden Adler, um nicht zu sagen, der eine Doppeladler, unter seinen Händen zu gramgebeugten, traurig dreinblickenden Vögeln mit hängenden Schwingen, als ahnten sie bereits am Tag der Jagd, dass sich ihr Todesschütze bald das Leben nehmen werde. Alles andere als stolze Wappentiere. Darum vielleicht wurde die kleine Tafel mit der Erklärung angebracht. Sonst hätte man 1889 eine solche Präparatorenarbeit als Beleidigung der Krone ansehen können. Schön sind sie, diese beiden Adler aus der Gegend von Ort, den sumpfigen, weiten Donauauen. Viel schöner als so mancher groß herausgeputzte Prachtadler. Ihr Lehrer? War das derselbe Ludwig Kaltenburg, der die 5 apokalyptischen Reiter geschrieben hat, will Katharina Fischer wissen? Ja. Der Autor von »Ein Entenleben«? Eben der. Ist nicht auch Urformen der Angst von ihm und die Untersuchungen an jungen Dohlen? Mit seinen Dohlenstudien hatte er sich als junger Wissenschaftler einen Namen gemacht. Und Ludwig Kaltenburg war ihr Lehrer? Stimmt, man vergisst so leicht, dass er jahrelang in Leipzig Zoologie gelehrt hat. Ich sehe ihn, den Österreicher, immer als jemanden vor mir, der sein Leben lang mit Wien verbunden war. Sein berühmtes Dresdner Institut. Wann hat er die DDR verlassen? Kurz nach dem Mauerbau. Dabei bin ich mir gar nicht sicher, ob Ludwig Kaltenburg tatsächlich jemals in der DDR war oder ob er nicht darauf bestanden hätte, er habe in Dresden gelebt und von hier aus lediglich den einen oder anderen Ausflug in die DDR gemacht. Aber er ist doch aus politischen Gründen gegangen. Er hätte abgewunken. Von ideologischen Finessen verstehe ich nichts. Ich bin Zoologe. Jeder wirkt an seinem Platz. Und für den Fall, dass sein Gegenüber den Kopf schütteln oder den Finger auf die Lippen legen oder ihn gar mit Misstrauen betrachten würde, war Kaltenburg darauf gefasst, ein entwaffnendes Lächeln aufzusetzen und hinzuzufügen: Als Zoologe weiß ich aber immerhin, es führt kein Weg in einmal überwundene Verhältnisse zurück. Er hätte Darwin in den Blick genommen, von schweren Kämpfen und vom Sieg über die Konterrevolution gesprochen. Er hätte an den Dresdner Zoologen Adolf Bernhard Meyer erinnert, einen glühenden Verfechter der Vererbungslehre, und wäre am Ende mit solchen Formulierungen wie historische Notwendigkeit und nicht von ungefähr und hier an diesem Ort zu seinem eigenen Fachgebiet zurückgekehrt, ohne sich den Mund verbrannt zu haben. Ja, es gab politische Gründe. Oder Ludwig Kaltenburg ging aus Verzweiflung. Sie haben ihn als Student, haben ihn in Dresden kennengelernt. Das war ein Wiedersehen Anfang der 50er Jahre. Schon meine Eltern waren mit Kaltenburg bekannt. Hätten wir nicht diesen gemeinsamen Hintergrund gehabt, wäre ich ihm dann wohl kaum besonders aufgefallen. Einer der vielen jungen Leute in der Stadt, die beim Elbspaziergang zum Institutsgelände in Oberloschwitz hinaufschauen, wo der große Ludwig Kaltenburg mit seinen Tieren wohnt. Ein nicht übermäßig begabter Student im vollen Hörsaal, dessen Namen man sich bei der Prüfung noch einmal buchstabieren lässt. Wann immer ich Ludwig Kaltenburgs Arbeitszimmer betrete, trete ich in das Zimmer meines Vaters. Das heißt genauer, das Zimmer meines Vaters, wie es aussehen müsste, wäre er noch am Leben. Einige Details mögen tatsächlich übereinstimmen: die Position des Schreibtisches mitten im Raum, der kleine, unbequeme, aus einer Laune heraus zum Schreibtischstuhl erkorene Cocktailsessel mit den abgewetzten Armlehnen, der nun im Salon fehlt, die wackeligen Bücherborde aus dunklem Holz im Rücken. Trete ich in Kaltenburgs Arbeitszimmer, sehe ich im ersten Moment sogar die Post meines Vaters dort liegen. Weiche, gepolsterte, fest verklebte Umschläge. Darauf die Adresse in einer Handschrift, der man ansieht, dass dem Absender kyrillische Buchstaben leichter fallen als lateinische. Tütchen mit Sämereien aus Leningrad. Ich muss mir klar machen, dein Vater wird seinerzeit kaum botanische Proben aus der Sowjetunion erhalten haben. Du siehst den heutigen Schreibtisch eines Mannes vor dir, der einer fernen Vergangenheit verhaftet ist. Mehr noch als übereinstimmende Details aber ist es die Atmosphäre dieses Raumes, die mir für einen Augenblick ein posender Zimmer in einer fernen Welt vortäuscht, vor allem in der Winterzeit, an späten Nachmittagen. Wie mein Vater, ohne mich zu bemerken, unter der Schreibtischlampe sitzt oder doch im Schatten, schimmerndes Haar, im Lichtkegel nur seine Hände und ein Bogen weißes Papier und Pflanzenproben, die er seit dem Mittag aufmerksam studiert. Das Zimmer meines Vaters. Dieser Eindruck wird sich nie ganz verlieren. Ja, Er wird sich später noch einmal verstärken, als Ludwig Kaltenburg Dresden verlassen hat und ich durch das menschenleere Haus ziehe, um die zurückgebliebenen Tiere zu betreuen. Denn wenn mich etwas aus meiner Vorstellung rettet, dann ist es Kaltenburg selbst, diese Figur, die nicht ins Bild gehört, da ich im Arbeitszimmer des Vaters stehe. Kaltenburg holt mich jedes Mal in die Wirklichkeit zurück. Ich weiß noch, wie Kaltenburg bei seiner Ankunft in Dresden, als wir uns wieder begegneten, meinte: »Siehst du, mein Junge, ich habe dir ja schon früh gesagt, dass du mich nicht los wirst.« Ein Satz, der in der Aufregung des Tages zunächst unterging. Verschenkte Kaltenburg eben seine Kronleuchter, hatte sich Prominenz zu einem Willkommensbesuch angesagt oder verlas der Professor auf der Wiese hinter dem Haus einen Friedensappell? Ich meine mich zu erinnern, es sei ein Reporter auf dem Gelände gewesen, höre das Klicken der Kameras, sehe Ludwig Kaltenburg mal an der Treppe, mal im damals noch leeren Aquarienzimmer Fragen beantworten. Ich bringe ihm ein Glas Wasser, ein Fotograf packt seine Fototasche zusammen und zwischendurch wendet sich Kaltenburg rasch an mich mit einer Äußerung, als wären wir allein. »Ich habe dir ja gesagt, so schnell wirst du mich nicht los.« Schon ist er wieder fort. Ich halte das leere Glas in den Händen, eine Journalistin aus Moskau winkt den Professor ans Gartentor, man wolle noch ein Bild vor den Transportkisten machen. Wann aber hätte Kaltenburg in den Posener Jahren mir, dem Jungen, gegenüber geäußert, es werde mir schwer fallen, ihn abzuschütteln? Die Frage ging mir dann am Abend vor dem Einschlafen durch den Kopf, in den folgenden Tagen, und ich sollte keine Antwort finden. Über die Jahre ist mir der Satz immer wieder in den Sinn gekommen, und selbst wenn Kaltenburg an jenem Nachmittag bloß aus einer Laune des Augenblicks heraus gesprochen haben sollte, hat er doch recht behalten. Ludwig Kaltenburg versucht, sich einen Weg bis vor eine offene Transportkiste zu bahnen. Achtsam und doch energisch setzt er einen Fuß vor den anderen. Enten stieben auseinander, flattern auf, heilloses Durcheinander und Geschnatter. Die Enten wollen das Weite suchen, sind irritiert, weil sie überall auf Fremde treffen, und kehren umgehend zu ihrem Herrn zurück, der sich darum kaum fortbewegen kann. Jetzt steht mir der Anlass wieder vor Augen. Es war der Tag, als Kaltenburgs Entenschar in Loschwitz ankam. Eine für damalige Verhältnisse spektakuläre Umsiedlung, die überall in Europa Aufmerksamkeit erregte. 300 Enten finden ein neues Zuhause in Dresden. In Wien löste sie sogar eine Parlamentsdebatte aus. Die Presse titelte »Schwerer Verlust für Österreich«. Nahezu alle Vögel hatten die Reise unbeschadet überstanden. Und nur ein kleiner Teil der Population ging in der Folgezeit verloren, eine Meisterleistung. Kaltenburg sonnte sich in seinem Erfolg. Er hatte eine Professur in Leipzig angenommen, man hatte ihn gelockt, während Wien und Graz sich nicht entscheiden konnten. Und ohne Zweifel zog es Kaltenburg an die Universität, in die Lehre, da er sein Wissen gern an Jüngere weitergab. Sicherlich empfand er trotz der schmerzlichen Ablehnung in der Heimat auch so etwas wie Genugtuung, dass Österreich in diesem, seinem, prominenten Fall vor den Augen der Welt wegen einer internen Blockadepolitik, wegen kleinkrämerischer Querelen ins Hintertreffen geriet. Aber ausschlaggebend war am Ende, dass Kaltenburg mit dem Ruf nach Leipzig auch die Zusage erwirkt hatte, sich in Dresden ein eigenes Institut aufbauen zu dürfen. Man sagte ihm alle notwendige Unterstützung zu, sei es materieller oder ideeller Natur, auch aus den höchsten Kreisen. Als Kind hatte ich Kaltenburg einmal ungläubig gefragt, ob es wahr sei, dass er lebende Enten nach Königsberg mitgebracht habe. Für mich, den kaum 10-Jährigen, war das so wenig vorstellbar wie offenbar für Kaltenburgs Kollegen seiner Zeit. Und nun wurde ich aus nächster Nähe Zeuge einer weitaus größeren Entenumsiedlung. Mehr noch, ich ging, wo ich konnte, zur Hand, brachte mal dem Professor ein Glas Wasser, half mal eine abgeirrte Schar von der Straße auf Kaltenburgs Gelände zu bugsieren oder brachte einen verschreckten Erpel vor der Menschenmenge in Sicherheit, den ich wie gelähmt auf der Verandatreppe hocken sah. Am Abend, als endlich alles über die Bühne gegangen war und sich die Reporter samt der neugierigen Einheimischen verzogen hatten, machte ich Wasser heiß, ging mit Eimer und Schrubber vor die Tür und wischte im Sonnenuntergang den Gartenweg, die Einfahrt, das Stück Straße vor der Villa. Die dunkelgrünen Flecken. Ja, eine breite dunkelgrüne Spur. Vor lauter Aufregung hatten 300 Enten immer wieder ihren Darm entleert und die Besucher hatten, ohne es zu merken, den Kot überall verteilt. Ludwig Kaltenburg hat einen glänzenden Einstand gegeben. Die Zeitungen bringen Bilder von einem strahlenden Mann in Kniebundhosen, die Ärmel seines weißen Hemdes hochgekrempelt, die oberen Knöpfe offen. Kaltenburg, wie er zwischen den Enten hockt. Kaltenburg, wie er der gebannten Journalistin aus Moskau etwas erklärt. Kaltenburg im Kreis Loschwitzer Kinder, denen er beibringt, wie man eine Ente richtig hält. Eine Erholung. Eine Erfrischung für die Augen aller Leser, die, zumal wenn Anlässe von solch weitreichender Bedeutung dokumentiert wurden, eine immer gleiche Riege steifer, ältlicher Herren in grauen Anzügen gewohnt waren, mit grauen Gesichtern, mit grauem Lächeln, allesamt Wachsfiguren aus eingeschmolzenen Kerzenstümpfen modelliert. So lernt man Kaltenburg in Dresden kennen. So wird er schlagartig populär. Es entspricht seinem Naturell, jedes Erscheinen in der Gesellschaft als kleinen Auftritt zu gestalten. Egal, ob er vor der Haustür rasch die Handschuhe wechselt, ob er seinen prächtigen Chow-Chow mitbringt oder ob er in späteren Jahren bei einem Gartenfest vorführt, wie er seine Dohlen schar. Sie glauben nicht, dass die Vögel mir aufs Wort gehorchen? Mit einem schrillen Vogelruf vom anderen Elbufer herüberlockt. Und jeder Auftritt, scheint es, wird von einer geheimen Kraft vorbereitet. Man ist gespannt, man wartet, spricht schon von Kaltenburgs Motorradtrick, von seinem Sonnenbrillen, seinem Handschuhtrick. Wird er aus dem Institut berichten? Wird er Tierkunststücke vorführen? Von Kunststücken kann keine Rede sein, würde Kaltenburg abwehren. Es handelt sich ausschließlich um natürliches Verhalten. Ich stehe in der Tür zum Arbeitszimmer. Und nein, es ist nicht das Zimmer meines Vaters. Dort sitzt Ludwig Kaltenburg am Schreibtisch vor einer Tasse Tee und einem Haufen Brotlaibe. Er hält die Zeitung aufgeschlagen vor sich, schaut nicht auf, zupft ruhig Brocken um Brocken aus einem Weißbrot, hält die Stücke neben sich in die Luft und lässt sie fallen. Er empfindet mein Auftauchen nicht als Störung. Ebenso wenig lassen sich die 2 Dutzend Enten von mir stören. Kaum ein Blick, nur ihr leises Schnattern, während sie beim Schreibtisch geduldig auf den nächsten Brotbissen warten, der, sie können sich darauf verlassen, aus der Hand ihres Herrn kommen wird. Ich käme nicht auf den Gedanken, dass mich die Enten inzwischen gut genug kennen, um sich von mir nicht aus der Ruhe bringen zu lassen. Es wird vielmehr so sein, dass sie wissen, in Kaltenburgs Gegenwart kann ihnen nichts passieren. Er murmelt etwas, vielleicht ein Beruhigungslaut zwischen Mensch und Tier, dann wird seine Stimme klarer. Hast du die Haustür zugezogen? Die neue Schäferhündin soll noch ein bisschen draußen bleiben. Sie ist so furchtbar eifersüchtig auf die Enten. Ich nicke. Ludwig Kaltenburg muss nichts weiter sagen. Ich nehme eines der Weißbrote vom Schreibtisch und helfe, es für die Vogeljause zu zerpflücken. Über die Brotversorgung, über die Lebensmittelvorräte für die Tiere überhaupt, wird im Haus Kaltenburg kaum je ein Wort verloren. Einmal, erinnere ich mich, hat der Professor einem Besucher gegenüber nur gemeint, ich habe weder Zeit noch Energie, mich mit irgendwelchen Lebensmittelmarken abzugeben. Und es ist Herbst. Meine Erpel sind in der Mauser, da brauchen sie besonders gutes Futter. Das weiß jedes Kind. Nein, es liegen keine Tütchen mit Sämereien aus Leningrad auf der Schreibunterlage, nur eine Zeitung voller Weißbrotkrümel. Kaltenburg hebt sie vorsichtig an den Rändern hoch, formt eine Röhre und lässt die leichten Flocken zur Freude seiner mauserschwachen Erpel auf den Teppich schneien. Als zum Abschluss eine kurze Passage. Einmal sagt er, als wir auf dem Balkon stehen und zuschauen, wie sich eine Handvoll Nebelkrähen in den Dohlenschwarm über dem Elbhang mischt. Es macht mir nicht das Geringste, wenn man in mir einen verschrobenen Onkel sieht, der mal amüsante, mal völlig unverständliche Anekdoten von sich gibt, ansonsten aber nicht ganz dicht ist. Wenn Fremde etwa meinen Haushalt hier, meine Lebensweise für absonderlich, gar für gefährlich halten, verrät das doch allenfalls etwas über sie selber. Das Risiko liegt bei mir. Dessen bin ich mir bewusst. Aber sollte ich, bewahre, in meinem Leben einmal für andere berechenbar werden, sollte ich gar in die Lage geraten, dass ich mich selber berechnen kann und heute schon absehe, welche Beobachtung ich morgen früh machen werde. Es wäre der Augenblick meines Todes. So viel ist gewiss. Und vergiss nicht, Kaltenburg sieht mir scharf in die Augen, vergiss niemals, dass um uns herum, er lässt die ausgestreckte Hand unbestimmt über den Hang gleiten, in dem Haus da drüben oder dort weiter unten, wohin du auch schaust, fortwährend Dinge geschehen, die weit verrückter sind als alles, was dir je bei mir begegnen wird. Lauter verborgene Abgründe, Bedrohliches, Abscheuliches, glaub mir. Ich habe schon in manche dieser Abgründe hinabgeblickt. Darum bleibe ich immer ganz gelassen, wenn man mich taxiert. Sollen sie mich für einen Trottel halten? Mich kratzt das nicht. Gelegentlich habe er Leute im Haus, denen er anmerke, dass sie ihn für nicht ganz zurechnungsfähig hielten, selbst wenn sie das natürlich nie in seiner Gegenwart zugeben würden. Es gibt, wie Kaltenburg herausgefunden hat, genau zwei Gruppen solcher Besucher. Die einen, Angst in den Augen, Angst vor dem Zoo, vor dem Professor, haben solche Mühe, ihr Entsetzen zu unterdrücken, dass sie kaum ein Wort über die Lippen bringen. Die anderen kompensieren ihre Angst, indem sie rundheraus frech werden. Nicht, dass sie Frechheiten von sich gäben, aber dieser Ton. Und zu welchem Zweck halten sie ihre Tiere, wenn man fragen darf? Weißt du, was ich dann sage? Mit der gebotenen Lässigkeit und klarer Stimme? Ich studiere. Punkt. Mehr erstmal nicht. Man müsse sie kommen lassen, und er weiß, sie kommen, mit absoluter Sicherheit. Manch einer, wenn er nichts begriffen hat, sofort. Andere schlucken erst ein paar Mal, ehe sie sich überwinden. Was gibt es denn an den Stichlingen zu studieren oder an diesem Vogel hier? Was ist an diesen Tieren denn so interessant? Er gebe sich zerstreut, verwundert. An diesen Tieren? Welche Tiere? Ich studiere euch. Danke. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Marcel Beyer, für diese erste, ich betone es nochmal, erste Lesung aus Ihrem neuen Roman Kaltenburg, der, wenn alles gut geht, in wenigen Wochen oder Tagen zur Leipziger Buchmesse auf jeden Fall erhältlich sein wird im Buchhandel. Wir sprechen über das Gehörte und über das Buch mit Sabine Vogel und Martin Ebel. Martin Ebel, wo fangen wir an? Vielleicht beim Anfang. Ich mache nur einen Vorschlag. Wir haben ja den ersten Teil gehört daraus, in dem von der Angststudie die Rede ist und von einer bizarren Szene, dass Tiere helfen, menschliche Leichen wegzuschleppen. Wir sehen Kaltenburg als alten Mann, die Dohlen sind weg. Ist das ein Präludium, ein Stück, das schon als Keim das Ganze in sich trägt? Ja, das Buch ist sehr komplex, weil es von einer Stelle immer auf eine andere Stelle verweist. Ich muss zugeben, ich habe das zweimal lesen müssen, ehe mir so ein Gesamtbild dieses Buches entstanden ist. Und jetzt beim Hören dieser Passagen, muss ich sagen, sind mir wieder neue Assoziationen gekommen. Ich würde nicht so gerne auf das antworten, was Sie mich gefragt haben, sondern mit dem Schluss anfangen, nämlich das vielleicht für Sie auch einfacher das Letzte, was Sie gehört haben, dass Kaltenburg zu einem Besucher sagt, ich studiere nicht die Tiere, sondern ich studiere euch. Hier lügt er, finde ich, denn nichts interessiert Kaltenburg weniger als Menschen, nichts interessiert ihn mehr als Tiere, nur die Tiere interessieren ihn. Das ist ein sehr interessanter Fall. Ein Mensch, der es sehr weit bringt, er ist kurz vor dem Nobelpreis, wie das in dem Buch heißt, anerkannt in der DDR, dann später im Westen, bahnbrechende Forschungen, über die wir nichts Genaues erfahren, aber er hat eigentlich kein einziges Verhältnis zu einem anderen Menschen, das man auch so bezeichnen könnte. Es gibt eine sehr intensive Beziehung zu diesem Erzähler. Das ist eine Vater- und Sohn-Geschichte, obwohl Kaltenburg ja nicht der Vater ist, sondern nur der Ersatzvater. Die Eltern sind in Dresden bei diesem Feuersturm umgekommen. Aber dieser Ziehsohn oder Leihsohn wird von seinem Ziehvater nur gegängelt, nur manipuliert. Der Junge wird Zoologe, weil das der Kaltenburg so bestimmt, weil Kaltenburg auch Zoologe ist. Er wird gar nicht gefragt, ob er etwas anderes machen möchte. Und an einer Stelle sagt der Erzähler, Kaltenburg wusste mir Wünsche zu erfüllen, von deren Vorhandensein ich noch gar nichts gewusst hatte. Also wir haben hier einen Wissenschaftler, also das hat, glaube ich, auch was damit zu tun, jemand, der immer auf die Fakten aus ist, von Gefühlen nichts hält. Es gibt einen Schlüsselsatz von ihm, Leben ist Beobachten. An einer anderen Stelle heißt es, Aufregung ist nicht gut für die Beobachtung. Also er hat eine Kälte, die ihn sicherlich zum hervorragenden Wissenschaftler macht, aber als Mensch ist er eine Katastrophe. Und dazu kann man noch viel mehr sagen, aber das tue ich jetzt gerade mal nicht, sondern lieber etwas später. In der nächsten Runde, Frau Vogel. Ja, ich fragte mich auch sehr lange, warum dieser Ziehsohn eigentlich so devot dieser Vaterfigur gehorcht. Und ich fragte mich die ganze Zeit, wann passiert endlich etwas, dass da ein Riss entsteht zwischen diesem Verhältnis. Und ich fragte mich das sehr, sehr lange. Und während ich mich das fragte, musste ich ehrlich gesagt seitenweise Expeditionen ins Tierreich über mich ergehen lassen, wo ich mich dann fragte, was interessiert mich jetzt diese ganzen Erpelgeschichten da und Vögel und ungeheuer viele Vögelnamen, Vogelnamen und ich dachte immer, wann kommt der endlich mal zu Potte? Wann passiert endlich mal was? Sie gucken mich jetzt an, ich bin der Moderator. Ich kann jetzt sagen, was passiert. Ich kann alle Ihre Fragen beantworten. Das ist nur mit meiner Rolle schwer vereinbar. Soll ich es tun und dann hoffen, dass Sie mir widersprechen? Erstens glaube ich, Herr Ebel, dass es intensive Verhältnisse zwischen Menschen gibt. Sie haben sich selber widersprochen. Sie haben eins beschrieben, nämlich das zwischen Kaltenburg und Hermann Funk. Aber was ist das für ein Verhältnis? Ja, ich sag's, das ist ein manipulierendes Verhältnis. Nein, ist es nicht. Oder in einer bestimmten Weise doch. Man muss es nur mit einer anderen Terminologie ausdrücken. Und auf Ihre Frage, die Antwort liegt eigentlich nahe, warum die ganzen Vögel? Weil das ist jetzt eine sehr tätig vorgebrachte Behauptung. Sie können sofort widersprechen. Das ist ein Buch darüber, dass Kaltenburg den Erzähler prägt, wie Konrad Lorenz Graugänse prägt. Und was wir lesen, ist das Dokument dieser Prägung. Das ist dieser in der Verhaltenswissenschaft, Ethologie studierte Vorgang der Prägung, den wir als Roman vor uns haben. Deswegen müssen Sie so viel über Vögel erfahren, weil daran das ganze Verhaltensmuster durchgespielt wird. Als Wirkung erfahren wir aber auf den Erzähler. Jetzt kann man sagen, leider, oder man kann sagen, grandios. Dadurch ist der Erzähler so, wie er ist, nämlich ein so zurückgenommener, mit dem man gar nicht warm wird. Das wäre meine Antwort auf Ihre beiden Fragen, aber Sie sind ja wahrscheinlich nicht einverstanden. Ich habe nicht gefragt, ich habe auch nicht als Moralist hier argumentiert und gesagt, wie schrecklich dieser Kaltenburg hat ja gar kein liebesvolles Verhältnis zu seinem Ziso, sondern ich habe es auch versucht, Literaturwissenschaft ist ja auch eine Art Wissenschaft, es mal so darzustellen, wie es ist. Und ich bin froh, dass Sie den Namen Konrad Lorenz in die Runde geworfen haben. Ich habe überlegt, ob ich das gleich machen soll oder erst später machen soll. Die Biografie Kaltenburgs ist natürlich mit einer großen Ausnahme ganz stark an der Biografie des berühmten Verhaltensforschers Konrad Lorenz angelehnt. Also der Name ist natürlich jedem geläufig, aber vielleicht nicht die Details seiner Laufbahn. Ich möchte mal den großen Unterschied herausstellen. Lorenz war nie in der DDR, hat nie in Dresden ein Institut gehabt. Der ist Österreicher, hat dieselben Lebensdaten wie Kaltenburg. Man kann sogar das Spiel noch weiter treiben. Konrad Lorenz ist KL, Ludwig Kaltenburg ist LK. Also ist aber eigentlich kein Vexierspiel, sondern es ist eine Kontrafaktur oder eine Folie, vor der diese Biografie geschrieben wird. Für mich interessant war natürlich die große Leerstelle des Buches. Die große Leerstelle, was hat Kaltenburg an Abgrund gesehen und vielleicht an Abgrund auch selber begangen? Also Kaltenburg, jetzt rede ich mal kurz von Lorenz. Lorenz war Nationalsozialist, ist in die österreichische NSDAP eingetreten, als das ging, 38, hat das später geleugnet. Genau dasselbe tut Kaltenburg auch. Lorenz war in Posen während des Zweiten Weltkriegs in einem Lazarett hat dort an einem Versuch mitgewirkt, an einer Untersuchung, nämlich ob Polen, die im Wartegau, so war das damals deutsch besetzte Gebiet genannt worden, in Innerpolen, ob diese Polen reinrassig genug waren oder arisch genug waren, um da wohnen bleiben zu dürfen. Wenn nicht, wurden sie deportiert. Daran hat Konrad Lorenz ehrenamtlich mitgewirkt, das hat er später auch bestritten. Kaltenburg hat etwas Ähnliches, was aber nicht genau ausgeführt wird, getan. Also Kaltenburg hat irgendetwas Schreckliches getan, leugnet das aber, verleugnet auch den Erzähler, indem er nämlich seine ganze Posener Zeit leugnet, sagt, ich war eigentlich nur ein paar Wochen in Posen. In Wirklichkeit erinnert sich der Erzähler ganz genau, der war ja da anderthalb Jahre und hat mich da geprägt. Also wie kann er diese Prägung leugnen? Also wie kann er seinen eigenen Sohn verleugnen? Und er bricht dann mit Kaltenburg und erst sehr viel später kommen sie wieder aufeinander zu. Jetzt frage ich Sie, warum Lorenz, warum diese Geschichte, diese Wahl, dieser Stoff, dieses Sujet? Es gibt eine historische Konstellation, die mir, als ich von ihr erfuhr, so ganz zentral für die zweite Hälfte oder überhaupt fürs 20. Jahrhundert schien. Der in Westdeutschland auch sehr bekannte Tierfilmer Heinz Sielmann hat während seiner Luftwaffenausbildung in Posen, eben schon an der Reichsuniversität Posen, also an der deutschen Universität, die anstelle der polnischen gesetzt wurde, wofür wiederum die Bedingung war, dass die polnischen Hochschullehrer in die Konzentrationslager abtransportiert waren, hat dort neben seiner Luftwaffenausbildung Biologie studiert. Sein nächster Untergebener hieß Josef Beuys und ging mit in die Vorlesungen. Aus diesen Vorlesungsbesuchen, von denen man eigentlich nicht tatsächlich weiß, ob Josef Beuys sie wirklich gemacht hat oder nicht, denn in seinem Lebenslauf stimmt das auch wieder zeitlich nicht zusammen. Er will dann 1940 dort gewesen sein oder so, da gab es aber diese Reichsuniversität noch gar nicht. Aus dieser Posener Zeit und seiner Biologie- und Zoologie-Begeisterung hat nun auch wiederum Josef Beuys so an seinem Künstlerlebensmythos gestrickt. Kurz später ist dann auch noch Konrad Lorenz in Posen gewesen. Anfang der 50er Jahre wird Heinz Sielmann am Institut von Konrad Lorenz Filme drehen und dort auch einmal Josef Beuys mitnehmen. Und das ist so eine seltsame Konstellation, die mir aber so schlagend erschien, so treffend. Das sind wirklich drei Figuren, die in der Bundesrepublik sehr bekannt waren, immer so ganz einzeln wahrgenommen wurden und aus denen, aus deren Leben und Auffassung von der Welt mir sich aber so diese ganze Zeit zu entfalten scheint. So, das war der Grund, nach Posen zu gehen. Ja, warum Konrad Lorenz? Es ist eine Figur, die eben sich sowohl dem Tier wie dem Menschen zugewandt hat. Eine Figur, die eigentlich vom Forscher zu so etwas wie einem Propheten wurde, also sich so als Prophet gesehen hat, immer mehr zu Fragen der Menschheitsentwicklung Stellung genommen hat und damit auch eigentlich ein wenig den Boden verloren hat und so zu einem Debattenmenschen wurde. Ja, diese Figur hat mich interessiert. Oder beziehungsweise Konrad Lorenz zu einer Figur werden zu lassen, hat mich interessiert. Das Heikle an Lorenz ist ja gerade die Übertragung von Erkenntnissen aus dem Tierreich auf den Menschen oder auf die menschliche Zivilisation. Es gibt ja ein spätes Buch von Lorenz, das heißt Die 8 Todsünden der zivilisierten Menschheit. Ich nehme an, das paraphrasieren Sie hier mit dem Die 5 Reiter der Apokalypse, also auch plus 1, wo Lorenz auch den Begriff Wärmetod des Gefühls gebraucht. Der kommt ja bei Ihnen auch wörtlich vor. Also das war für mich so der Sprung. Ich dachte, Nachtigall, ich höre der Trapsen. Lorenz spricht ja von Degeneration und von Verhausschweinung des Menschen, Verhaustierung des Menschen. Das empfindet er als Verfall. Also die Zivilisation ist für ihn aus dem Tierreich abgeleitet, dass das Haustier ein etwas Niedrigeres ist gegenüber dem Wildtier. Ist der Mensch, der zivilisierte Mensch, ist auch ein degenerierter Mensch. Und im Grunde nimmt er damit auch eine gewisse NS-Terminologie wieder auf. Also so wie er auch in der NS-Zeit von Mischlingen als etwas Minderwertigen gesprochen hat, die man ausmerzen muss. Lorenz, nicht Kaltenburg. So, wenn jetzt aber, wie ich glaube, Hubert Winkels richtig erkannt hat, diese Erzählerfigur eine geprägte Figur ist, übertragen Sie nicht selbst auch etwas aus dem Tierreich, also wie die Prägung von Tieren funktioniert, auf den menschlichen Bereich? Ist das eigentlich statthaft? Ich habe das ja nicht gesagt mit der Prägung, obwohl ich das so sehe. Also im Roman Es gibt natürlich auch eine Humanethologie, also es gibt dann Verhaltenswissenschaft des Menschen, die natürlich wirklich versucht, auch stammesgeschichtlich wiederkehrend oder beibehalten Verhaltensmuster zu erkennen, der ich sehr, sehr skeptisch gegenüberstehe. Also ich finde das eher ein bisschen unappetitlich. Aber vielleicht muss man auseinanderhalten. Also ein Prägegeschehen wird im Roman geschildert von einem Zoologen, der diesen Mechanismus entdeckt hat. Es ist nicht so, was Ihre Frage quasi insinuiert, als ob Marcel Bayer Prägetechniken benutzt als Autor und damit dubiose Dinge, Übertragungen von Zoologischem auf zivilisatorisches Gebiet leisten würde. Er tut das nicht, sondern ich würde sogar weitergehen. Er tut es extrem dezidiert nicht. Und genau deswegen hat dieser Roman diese seltsame Sachlichkeit und Nichtleidenschaft entfachen. Also wenn er das täte, dann würde er uns ganz anders prägen wollen. Aber es gibt quasi in dieser neutralen Art zu schildern, die den Leser ja verblüfft, warum gibt Marcel Bayer nicht mehr Gas, fragt man sich ja häufig. Könnte ja die Antwort darin liegen, dass er genau dieses Prägeverhalten, wir folgen sozusagen der Stimme des Autors, ja, wie die Graugänse Konrad Lorenz, genau vermeiden wollte und hätte damit vielleicht ein bisschen auch Ihren Einwand mit im Blick, der sagt, warum eigentlich nochmal eine Vogelgeschichte und so weiter. Das wäre auf diese Weise zumindest erklärt. Das muss Ihnen deshalb immer noch nicht gefallen, Frau Vogel. Also meine Vorstellung ist ja, dass in diesem Buch die Welt der Menschen und die Welt der Tiere zwei für sich existierende Welten darstellen, die sich mitunter begegnen. Es ist ja auch so, dass die Tiere, die auftauchen, auch dann irgendwie so im Hintergrund wieder so quasi ihren Tätigkeiten nachgehen, während die Menschen im Vordergrund was anderes machen. Und irgendwann taucht ein Tier wieder auf. Es gibt dann so einige zentrale Szenen, wo Tier und Mensch zusammentreffen, wo sie sich entweder auseinandersetzen, wirklich, wo es einer Reiberei kommt, oder wo sie sich ergänzen. Und mein Wunsch wäre, dass man beim Lesen dieses Romans die Tierwelt nicht als Dekor betrachtet. Das geht einfach auch nicht mit der Perspektive dieser Figur. Also quasi, wenn ich einen Ornithologen erzählen lasse, der immer die Haltung vertritt, oh ja, da hinten singt auch noch irgendwas schön im Baum. Ja, weiß ich nicht, dann hätte ich ihn lieber Tankwart werden lassen. Ja, er lebt ja in der Vogelwelt, also das ist natürlich schon... Aber die Frau Vogel hatte das ja als Einwand in gewisser Weise formuliert, deswegen auch, das war jetzt nicht so als eine Antwort. Oder so. Ja, also mir ist das als ganz normaler Leser, der jetzt nicht unbedingt Konrad Lorenz gleich da drin voraussetzen muss, ist mir das unklar. Also natürlich wird dauernd berichtet, diese Kälte wird vermittelt, also diese Figur Kaltenburg sagt ja auch, das ist Beobachtungsmaterial. Es wird auch gesagt, dass dieses Buch Urform der Angst und nicht die apokalyptischen Reiter, dass es ein Gaskammerbuch ist. Also es gibt knallharte Indizien dafür, ne? Vom Menschenmaterial. Es gibt schon die Anfangsszene, wo sich Kaltenburg mit dem realen Vater entzweit, wo es darum geht, ob dieses blaue Kehlchen, das da verletzt wurde und das aufgezogen werden darf, ob das legitim ist, quasi lebensunwertes Leben zu pflegen. Also es gibt sehr viele Indizien dauernd darauf hin und trotzdem, was bleibt denn dabei bei den Indizien? Also ich frage mich dann, also der Ziehsohn, der Hermann Funk, der weiß das alles. Trotzdem verehrt er diesen kalten Mann. Warum? Also er ist selbst Beobachtungsmaterial, er weiß darum. Er weiß auch um die düstere Geschichte, also es dauert 30 Jahre später, bis er dann rauskriegt, dass es in Posen da nicht nur ums Blaukehlchen ging, sondern um Menschenversuche ging. Um eine Rassengenetik eigentlich, ne? Andeutungsweise, genau, wie erfahren wir es ist auch, muss man auch sagen. Aber ich meine, Lorenz war, 1950 wurde ihm die Professur in Wien eben nicht wegen Kleinkrämereien, wie es hier hieß, abgelehnt, sondern wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft. Ganz eindeutig. Nein, definitiv nicht. Aber lassen wir jetzt mal den Konrad Lorenz. Ich bin falsch informiert, okay. Ja, 81 ist das erst herausgekommen. Lassen wir mal den Konrad Lorenz dann doch nochmal beiseite. Ich verstehe eine Sache nicht so richtig. Warum ist Beobachten immer kalt? Ich beobachte wenn immer heiß. Beobachtungsmaterial. Ich beobachte immer heiß. Sonst beobachte ich nicht. Das verstehe ich nicht, wieso man auch, sagen wir, Wissenschaftler und Beobachter, warum das immer was Kaltes sein soll. Also im wissenschaftlichen Sinne muss Beobachtung kalt sein, weil der Beobachter unbeteiligt sein soll. Das ist ja gerade die Krux von der modernen Physik, dass man, wenn man beobachtet, auch dann eingreift in die Vorgänge in der Mikrophysik. Sicher, aber der Wissenschaftler darf nicht beteiligt sein. Aber das ist immer so für mich so ein bisschen der Forschende als, sagen wir, abgeklärter Bürokrat. Es gibt doch ein Forschungsinteresse, es gibt doch ein ganz heißes Bedürfnis, Dinge herauszufinden, dass man natürlich seine Ergebnisse mit kühlem Kopf dann, sagen wir, darlegt und in ein Verhältnis zueinander setzt, das ist klar. Das sind ja keine Bußprediger oder sowas. Aber ich verstehe einfach nicht, wieso das Beobachten, was fragen Sie mal Hobby-Ornithologen, ob sie eiskalte Beobachter der Vogelwelt sind. Wir können die nicht beantworten, wie viel Leidenschaft in der Beobachtung der Wissenschaft steckt, zumal der Vorwurf oder diese Anmerkung ja schon in Bezug auf andere Bücher von Ihnen auch gemacht wurde, in Spione und in Flughunde. Immer ist die Frage kalte Beobachtung und sachlich und so weiter. Konkret auf dieses Buch bezogen kann man die Frage ja vielleicht anders stellen. Wenn es so ist, wie wir angedeutet haben, dass der Erzähler selber geprägt ist von Kaltenburg, gibt es gute Gründe, warum er nicht leidenschaftlich dessen NS-Vergangenheit aufdeckt. Ja, weil Kaltenburg sagt ja immer wieder, auch allein in der Stelle, die Sie vorgelesen haben, dreimal, ich hab dich sozusagen, du wirst dich an mich erinnern und so weiter. Also er hat ihn durchkodiert. Er hat innerhalb der Logik des Romans gar nicht die Möglichkeit, anders zu handeln. Aber trotzdem kann man Ihre Frage stellen. Nämlich, wenn wir über Konrad Lorenz so viel wissen über Anwendungen von quasi rassehygienischen Ideen also von der Zoologie auf die Menschenwelt, warum Sie damit so sparsam umgegangen sind, das in Andeutungen sozusagen eher gelassen haben, anstatt es auszufächern, wo es eh schon bekannt ist und wir gar nicht umhin können, Konrad Lorenz zu teilidentifizieren in Kaltenburg. Diese Frage stellt sich trotzdem. Ja, natürlich stellt sich die Frage, da sind wir aber eigentlich wieder bei der Erzählkonstellation. Hermann Funk beginnt einem fremden Menschen, dieser Dolmetscherin gegenüber, von seinem Leben zu erzählen und gewinnt natürlich auch von Teil zu Teil des Buches mehr und mehr Vertrauen überhaupt erst einmal. Aber es geht bis grad an die Kante, aber nicht so weit, dass er aus seiner Sicht seinen Lehrer denunzieren würde. Ganz einfach, weil er sein Erwachsenenleben in einer Gesellschaft verbracht hat, in der Denunziation eine Tugend war, und er hat sich dem nie beugen wollen und wird es auch heute nicht tun. Das würde jetzt dafür sprechen, dass Sie der Erzählkonstruktion und der internen Logik der Form eine unglaubliche Macht sozusagen geben, was wir nicht jenseits der Perspektive des Erzählers Hermann Funk ansiedeln können, wird auch mit keinem Jota berührt. Ja, es gibt keinen Hauch auktorialer Erzähler. Ja, und das ist ja in der Radikalität, das hört sich vielleicht selbstverständlicher an, also es ist extrem selten. Also Sie bezahlen ja damit einen hohen Preis, weil wir als Leser ja auch genau nur in diesem engen Raum dessen, was ist ihm möglich, überhaupt agieren können. Damit bezahlen Sie den Preis übrigens, dass uns die Ungeheuerlichkeit der Verfehlung von Kaltenburg irgendwie als Ahnung, das habe ich ja von beiden gehört, als Ahnung irgendwie weiß, aber sie kriegt in dem Roman nicht die Durchschlagkraft, die wir die ganze Zeit, auf die wir warten. Und Sie begründen das jetzt interessanterweise damit, aber er kann nicht anders. Er will auch nicht anders. Es gibt dann mal von der Dolmetscherin so ein wenig verschleierte Frage, ob es nicht auch in Zoologenkreisen informelle Mitarbeiter gegeben habe. Und er sagt so, na klar, Sonneleute gibt es immer, aber sagt dann eigentlich zugleich damit, indem er es nicht weiter erwähnt, aber wer wäre ich, dem große Beachtung zu schenken? Also es werden eigentlich diese Menschen dann mit Nichtbeachtung, jetzt im Nachhinein, im Blick zurück, mit Nichtbeachtung gestraft. Was dann aber auch zur Folge hat, dass das DDR-System mit einer gewissen, sagen wir, nicht wertend Mattigkeit, also mit Nicht-Anklage sozusagen behandelt wird. Auch ein eigentümlicher Vorgang. Sie haben es ja eben schon mal angedeutet, was ich jetzt ein bisschen übertrieben fand, dass Sie sagten, die 10 Jahre DDR werden gar nicht tragend. Teile ich nicht Ihren Eindruck, aber es gibt eine gewisse gedämpfte Darstellung der DDR-Verhältnisse. Wie würden Sie die beschreiben? Also es gibt ja Spitzel, es gibt ja Karrieristen, die ihn an einem bestimmten Zeitpunkt fertig machen. Das ganze System gibt es ja schon. Ne? Manfred von Ardenne am anderen Ufer. Ja, es ist ja alles komplett da. Ja, es gibt ja auch ganz konkret den Taxifahrer, den Chauffeur, der, also die Limousine von Kaltenburg ist von Honecker ihm geschenkt worden. War es Honecker damals? Honecker war es sicher nicht, Ulbricht. Und mit der Limousine gab es natürlich einen Chauffeur, der natürlich der Spitzel war. Und es gibt da auch eine sehr schöne Ausfahrt nach Berlin und das Abwägen, wie man den Spitzel quasi wiederum austrickst, wobei man ihm dann doch wieder um Material liefert und so weiter. Also das ist die einzige Szene, wie ich finde, wo das mal erzählerisch konkret da ist, wo ich mir das vorstellen kann. Aber ansonsten bleibt das für mich auch sehr, ich weiß gar nicht, warum Loschwitz unbedingt in der DDR ist. Außer die Geschichte mit den Lebensmittelmarken, Erpelmauser ist ein Synonym dafür, ich muss zu den Oberen gehen, dann kriege ich alles. Also so eine Art privilegiertes System, das der Österreicher da hatte, solange er da war. Mehr kommt für mich die DDR. Ich frage mich auch, warum spielt das eigentlich in der DDR? Herr Ibel, es regnet tote Vögel. Und das hat es in dem Sinne nur in Dresden gegeben. Ja. Das ist jetzt keine, ja, okay, die Bombardierung, ja. Aber die Nacht ist ja das zweite Trauma für ihn. Er hat zwei Vogeltrauma, das erzählen wir jetzt nicht nach. Das zweite ist eben in dieser Nacht. Und davon abgesehen, teilen Sie diese Perspektive von Frau Vogel? Ich könnte sie erklären, nämlich weil wir eben so in die Augen des Erzählers eingesperrt sind. Und der Erzähler ist eben so, wie er ist. Und er ist ein Zoologe, und er ist fixiert auf Kaltenburg und er ist fixiert auf seine Vögel und auf die Vögel von Kaltenburg. Er hat ja die von ihm hinterlassenen Vögel, die er dann ausstopft. Also dieses Balgen von Vögeln wird ja sehr breit ausgeführt. Also es ist ein Spezialist. Und ein Spezialist, ein Experte, nimmt natürlich von der Welt nur das wahr, was mit seinem Spezialisten zu tun hat. Deswegen die DDR, nur insofern sie ihn behindert oder indem sie Kaltenburg behindert, dadurch diesen Herrn Matzke da, seinen Rivalen, der ihn dann später auch ausmanövriert, der übrigens auch ein SS-Mann gewesen sein soll, wie in einer einzigen kleinen Bemerkung erwähnt wird. Also die Beschränktheit des Erzählers ist einfach Grundbedingung dieses Erzählens und das ist auch legitim. Also beschränkte Erzähler können wahnsinnig interessant sein. Also das muss jetzt nicht immer die Welthaltigkeit per se sein, die da reinkommt. Ich finde auch, das haben wir noch gar nicht gesagt, es ist ein Buch über Erinnerung und wie Erinnerung zustande kommt und wie mühsam und wie stolpernd sie zustande kommt. Denn das, was der Erzähler am Anfang sagt, ich weiß über meine Kindheit gar nichts, das wird dann nach und nach dementiert. Und zwar nicht nur, weil er Vertrauen gewinnt, wie Sie sagen, zu der Zuhörerin, sondern weil ihm diese Erinnerung auch ereilt in Form von lauter kleinen Momenten und Assoziationen. Das eine schließt sich dann als andere an und da kommt jetzt wieder Proust ins Spiel. Also Sie haben, glaube ich, auch auf einen ganz wichtigen Gegensatz hingewiesen, der erst am Ende dann ausgefächert wird. Begrifflich extrem reduzieren will, wäre das die Mémoire involontaire von Proust, also dieser Typ der nicht gesteuerten Erinnerung, und auf der anderen Seite die Prägung, also die zoologische Prägung als Erinnerungsspur legen, ja, in aller unausweichlichen Konsequenz. Das sind die beiden Formen von Erinnerung, um die es in diesem Buch geht. Sie haben das Schlusswort sozusagen, wir haben uns schon ans Ende der Zeit vordiskutiert, Herr Bayer. Ich halte meinen Erzähler nicht für einen Menschen mit beschränkter Sicht, sondern für jemanden, der immer wieder auch mit, und wenn es eben nur leise ist, andeutet, was alles drumherum geschieht. Es kommt ja durchaus zu einigen Verwerfungen innerhalb dieser kleinen Gesellschaft, die da aufgemacht wird. Wir haben jetzt gar nicht alle Figuren erwähnt. Nur ist er sicherlich auch jemand, der nicht für den Westmenschen erzählt. Jetzt so war die tatsächliche Geschichte bei uns, sondern der so etwas wie eine geheime Gesellschaft innerhalb dieses DDR-Systems schildert. Diese geheime Gesellschaft kommt aber natürlich erst vor dem Hintergrund zustande oder hält so zusammen, dass sie immer von außen bedroht ist und immer von außen eigentlich her zerstört werden soll. Umso stärker hält man natürlich dann auch zusammen. Jetzt komme ich nochmal zum Beobachten. Es ist doch kein Zufall, dass hier immer vom Beobachten die Rede ist. Natürlich wissen diese Figuren, dass sie ständig beobachtet werden. Nicht nur sie beobachten die Vögel, sondern um sie herum sind immer Menschen, die sie beobachten. Wie kann man damit umgehen? Man wird paranoid und geht kaputt oder man findet zu dieser Schizophrenie zu sagen, ich beobachte nicht zurück, ich nehme das nicht wahr. Also ich ignoriere das programmatisch. Ja, auch darin zeigt sich eine gewisse versteckte, subtile Radikalität dieses Romans, dass er das Beobachten in dieser DDR-Gesellschaft eben nicht breit auswalzt, nicht sozusagen als Bedrohung an die Wand malt, ja, in schrillen Farben, sondern in diesem relativ komplizierten Prozess des Nichtbeobachtens, des Beobachtens uns zu verstehen gibt, wenn wir es so zu lesen bereit sind. Also eine hochkomplexe Geschichte in einem Roman, nicht mehr so einfach die eine einfache Erzähloberfläche hat. Das war ja mal unser Ausgangspunkt mit Martin Ebel, die dreistufige Entwicklung Menschen, Fleisch, Flughunde, dann Spione nehmen wir noch mit. Und jetzt, also wenn es denn eine Vereinfachung ist, ist sie bei zunehmender, sich steigernder Komplexität nur zu haben für einen guten Leser, die wir ja alle sind. Damit sind wir am Ende der Diskussion und der Lesung. Und ich muss mich besonders bedanken bei Marcel Beyer, weil er aus diesem Buch gelesen hat, zu einem Zeitpunkt, wo er noch dabei ist, die Fahnen zu korrigieren. Das ist ja ein heikler Zeitpunkt für einen Autor, in dem er ungern sich eigentlich öffentlich mit seinem Text auseinandersetzt. Umso mehr seien Sie bedankt, Herr Beyer, für die Lesung und das Gespräch das Buch Kaltenburg. Es wird bei Suhrkamp in Frankfurt erscheinen. Und Ihnen, Sabine Vogel und Martin Ebel, herzlichen Dank für die Diskussion und Ihnen Dankeschön für die Aufmerksamkeit und einen schönen Abend.